Genau, du sagtest es ja das letzte Mal, dass wir hier ungefähr vor 3 Jahren, als der Bürgerkrieg in Libyen noch im vollen Gange war und die Diskussion darum ging, ob Gaddafi den gewinnen wird oder nicht. Ich möchte ein wenig über die Lage in Syrien sprechen, ein wenig über die Entwicklung in Syrien einordnen in das, was hier arabischer Frühling genannt wurde, oder was wir auch den sogenannten arabischen Frühling oder die unruhenden Umwälzungen im Nahen Osten bezeichnen können. Und vielleicht am Ende ein paar Worte zu, nicht unbedingt der Initiative, aber dieser kleinen Kampagne sagen, die einige Leute im Januar dieses Jahres begonnen haben, auch als eine etwas hilflose Reaktion auf genau diese Reaktionen in Europa, die sich ja in der Bundesrepublik Deutschland auch nicht so soll anders aussehen als etwa in Österreich gegenüber der Tragödie in Syrien, die erst einmal, wenn man sie von außen in Zahlen betrachtet, wohl eine der größten, zumindest des 21. Jahrhunderts ist, wenn nicht der letzten Dekaden. Alleine die Zahlen sprechen für sich. Inzwischen schätzt man, dass von den ungefähr 27 Millionen syrischen Bürgern 6,5 Millionen entweder internal displaced oder Flüchtlinge sind. In Libanon alleine gibt es inzwischen mehr als 1 Million Flüchtlinge bei einer Bevölkerung von 4,5 Millionen. Das könnte man ja mal auf Österreich hochrechnen. In Jordanien gibt es inzwischen über 1 Million Flüchtlinge, in der Türkei, in Irak. Die wenigsten schaffen es, nach Europa zu kommen, und die, die nach Europa kommen, werden entsprechend behandelt. Die Aufnahmequoten sind ein Witz. Im letzten Jahr hat man ja vielleicht ein bisschen verfolgt, als die Boote zwischen Benghazi und Italien abgesoffen sind. Die Jahre davor hat sich Europa eigentlich herzlich wenig um die syrischen Flüchtlinge gekümmert. Und ich vermute, das liegt an einem Grund, der sozusagen auch in der Natur dieses Konfliktes in Syrien liegt. In Syrien nämlich sind es vor allen Dingen von Anfang an die eher ärmere Bevölkerung, auch die Bevölkerung aus den großen Städten, sondern vor allen Dingen den kleineren Orten gewesen, die Träger dieses Aufstandes gewesen sind. Man könnte das nun auch ethnifizieren oder konfessionalisieren und sagen, sie gehörten zur Mehrheit der Sunniten in Syrien, die nicht reich sind und sich damit etwa ganz stark auch soziologisch von den Flüchtlingen unterschieden, die nach dem Sturz von Saddam Hussein 2003 aus dem Irak gekommen sind und ja eine ganz andere Reaktion in Europa hervorgerufen haben. Die Flüchtlinge oder die meisten Flüchtlinge, die es schaffen, aus Syrien in die Nachbarländer zu kommen, sind schlicht arm. Und es kostet inzwischen relativ viel Geld, in die Festung Europa zu kommen. Eine einigermaßen sichere Flucht aus dem Nahen Osten kostet, wenn man, wie gesagt, einen ordentlichen Schlepper bezahlen will, inzwischen so zwischen 4.000 und 5.000 Dollar Geld, das die meisten Syrer schlicht nicht haben. Also dachte man, die bleiben sowieso in der Region. Aber wo ein Angebot ist, beziehungsweise wo eine Nachfrage ist, gibt es irgendwann auch ein Angebot, das ist das Grundgesetz des Kapitalismus. Und so entdeckten Menschen in Libyen, dass man für wesentlich weniger Geld Syrer nach Europa befördern könne, mit natürlich einer ganz, ganz wesentlich schlechteren Dienstleistung, älteren Booten, die völlig überladen worden sind. Und so entstand diese Fluchtroute via Benghazi, wo man für 600 bis 700 Dollar pro Person auf den Weg sich nach Italien oder Europa machen kann, unter den entsprechend schlechten Bedingungen. Und genau aus diesem Grund begannen im letzten August und September massenweise Schiffe im Mittelmeer abzusaufen. Und sie werden in Kürze wieder anfangen abzusaufen. Dass in den letzten Monaten man wenig von diesen Katastrophen gehört hat, lag nicht daran, dass die Syrer nicht kommen, sondern es lag daran, dass es im Winter sehr schwer ist, das Mittelmeer zu überqueren. Ich kann also jetzt schon mal prognostizieren, ungefähr jetzt ab April werden die Zeitungen wieder voll sein von irgendwelchen havarierten syrischen oder Flüchtlingsbooten mit Syrern, die nicht aufgenommen werden in Europa, sondern die man mit Vergnügen in den Nachbarländern hält. Und jeder weiß aus der Erfahrung auch des 20. Jahrhunderts, dass ab einer gewissen Quantität Flüchtlinge einfach Länder massiv destabilisiert werden. Und diese Nachbarländer sind samt und sonders nicht mehr in der Lage, mit diesen Mengen von Flüchtlingen in irgendeiner Weise noch umzugehen. Und es werden täglich mehr Flüchtlinge. Das ist der eine Punkt, den man sozusagen immer schon mal im Hinterkopf bewahren sollte, mit welchem Desinteresse und welcher Ignoranz und welcher Eiseskälte einem der größten Flüchtlingskatastrophen der letzten 50 Jahre begegnet wird. Und inzwischen, es war glaube ich vor 2,5 Wochen, hat Syrien Afghanistan überholt als das Land, das die meisten Flüchtlinge produziert hat. Ganz ähnlich verhält sich der sogenannte Westen oder Europa oder wie man es immer nennen will, zu sämtlichen anderen Grausamkeiten, die staatlicherseits erstmal in Syrien gegen die Bevölkerung und die Opposition und die Rebellen täglich begangen werden. Ich glaube, kaum jemand weiß wirklich, was es bedeutet, mit Barrel-Bombs beworfen zu werden. Also mit Fässern, die mit Nägeln, Sprengstoff, Kerosin gefüllt werden und aus Flugzeugen in Wohnviertel abgeworfen werden, mit dem einzigen Ziel, Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Diese Barrel-Bombs fallen täglich auf Städte wie Homs, Aleppo etc. Und für viele Leute ist dieses noch nicht mal ein Begriff, geschweige denn von der Tatsache, dass zum ersten Mal und am Jahrestag, zum 25. Jahrestag des Einsatzes von Giftgas in Halabja und in irakisch-Kurdistan, der letztes Jahr großmäulig begangen worden ist, so wie dieses Jahr ja man den 20-jährigen Genozid in Ruanda gedenkt, mit den großen Nie-Widersprüchen, die samt und sonders ins Leere gehen. Also letztes Jahr beging man den 25. Jahrestag des Giftgasangriffs auf die kurdische Stadt Halabja, die ein Giftgasangriff von insgesamt 62 in irakisch-Kurdistan gewesen ist. Das Giftgas oder die Fertigungsanlagen für das Giftgas hat damals vor allem die Deutschen geliefert. Also im März noch letzten Jahres gedachte man der Opfer. Und dann begann die syrische Armee relativ gezielt kleine Mengen Giftgas an verschiedenen Fronten einzusetzen, was zu keinerlei Reaktionen führte. Obama zog irgendwann mal eine rote Linie und bedauerte, während er diese rote Linie zog, dass er sie gezogen hat. Im letzten August, aus welchen Gründen auch immer, hat es den größten Giftgaseinsatz nach Halabja gegeben, vor unser allen Augen, dem 1400 Leute zum Opfer gefallen sind und bis heute man nicht weiß, welche Folgen dieser Giftgasangriff auf die andere Zivilbevölkerung in diesen Stadtteilen südlich von Damaskus hatte. Warum? Weil diese Stadtteile von Damaskus bis heute unter Blockade stehen. Das heißt, dort, wo Giftgas eingesetzt worden ist, und es war nicht etwa wie 1988 in Halabja, wo 3 Tage später ein paar verwackelte Schwarz-Weiß-Bilder aus den iranischen Medien um die Welt gingen, sondern man konnte diesen Einsatz quasi via YouTube, Twitter und Facebook in Echtzeit verfolgen. Das einzige Folge davon war ein diplomatisches Abkommen, das letztlich Bashar al-Assad im letzten August aufgewertet hat als diplomatischen Partner, mit der nun sozusagen die Aufgabe hat, seine Giftgasvorräte, die vorher nicht deklariert gewesen sind und wo ein Großteil jener von meinem Vorredner bezeichneten Antiimperialisten sogar geleugnet haben, dass es diese Giftgasvorräte gibt, dass er die nun entsorgen kann, während die Menschen etwa in West- und Ost-Ruta heute an Hunger leiden, weil sie Opfer einer weiteren gezielten Kriegswaffe des Assad-Regimes sind, nämlich der systematischen Aushungerung ganzer Stadtviertel, die unter Kontrolle von unterschiedlichen Rebellengruppen sich befinden. Man schätzt, dass im Moment an die 175.000 Menschen in ganz Syrien in solchen Stadtvierteln leben, die systematisch abgeriegelt sind von der Außenwelt und wo das Ziel ist, die Menschen qua Hunger in die Knie zu zwingen, dass sie sich den Assad-Truppen ergeben. Auch das ist kein größeres Thema hier. Und eines der Stadtviertel, das unter Hungerblockade steht, seit relativ langer Zeit, etwa ist in Damaskus das ehemalige palästinensische Flüchtlingslager Yarmouk, in dem in den letzten 12 Monaten nachweislich alleine 112 Menschen Hungers gestorben sind, 112 Palästinenser. Und es ist interessant, wie wenig selbst verhungernde Palästinenser in Syrien die Gemüter bewegen. Man müsste sich nur oder sollte sich einmal kurz vorstellen, was geschehen wäre. Der israelischen Armee wäre es eingefallen, gegen irgendein Teil oder irgendein Ort oder ein Stadtteil im Gazastreifen oder der Westbank eine Hungerblockade zu verhängen, die dazu führt, dass dort Kinder wirklich verhungern. Das sind erstmal Methoden, mit denen das Assad-Regime gegen Dissidenz, Opposition und bewaffnete Rebellen vorgeht, die allesamt und sonders derartig barbarisch sind, dass alleine ein Aufwiegen, ob diese Art des Kampfes gegen eine Rebellion im eigenen Land nun legitim ist oder nicht, sich nicht stellen dürfte. Man kann die Liste unendlich weiterführen, aber ich möchte nicht zu den Leuten gehören, die hier die ganze Zeit sozusagen auf Kosten von menschlichem Elend, menschliches Elend in fast exhibitionistischer Weise vorführen. Es sei aber noch als ein weiterer Punkt, der durchaus interessant gewesen ist, weil er überhaupt keine Spuren hinterlassen hat, auf die Dokumente verwiesen, die die syrische Opposition bei den sogenannten Genf II Friedensverhandlungen vorgelegt hat. Das sind minutiöse Dokumente von 11.000 zu Tode gefolterten Menschen. Also Gefangenen, die von dem Assad-Regime oder seinen Verbündeten gemacht worden sind und in syrischen Gefängnissen brutalst gefoltert wurden und dann umgebracht. Und jeder dieser, das kannte man früher auch von Assads Baas-Kollegen Saddam Hussein, jeder, der zu Tode gefoltert und umgebracht worden ist, wurde fotografiert und dokumentiert. Und einer derjenigen, dessen Aufgabe es war, tagtäglich Dutzende von Leichen abzufotografieren, ist übergelaufen und hat diese Dokumente mitgenommen und der syrischen Opposition übergeben. Diese Dokumente sind alle 11.000 im Internet einsehbar. Ich bin überzeugt, dass selbst viele von euch, die hierher gekommen sind, weil sie sich für die Lage in Syrien interessieren, noch nicht einmal davon gehört haben, dass es sozusagen diese Dokumente, die das Assad-Regime nie angezweifelt hat, weil sie nicht anzweifelbar sind, dass es diese Dokumente gibt. Und man müsste sich nur mal vorstellen, was für ein Aufschrei so eine Dokumentation in einem Konflikt mit sich gezogen hätte, an dem europäische Länder ein Interesse gehabt hätten oder an dessen Eskalation sie ein Interesse gehabt hätten oder wo sie ein Interesse gehabt hätten, einzugreifen. Also eine ähnliche Dokumentation etwa vor 20 Jahren im Jugoslawien-Konflikt wäre zumindest 3-4 Monate lang ein Thema von Talkshows, Zeitungsartikeln etc. gewesen. Diese 11.000 zu Tode gefolterten Syrer sind 2 Tage mal kurz irgendwo erwähnt worden und danach wieder verschwunden. Kurzum, es gibt nicht nur kein Interesse an dem, was in Syrien geschieht, es wird weitestgehend ignoriert. Was auch einen Rückschluss zulässt über die sogenannte westliche Öffentlichkeit und ihr Interesse an Konflikten außerhalb von Europa, wie selektiv diese Öffentlichkeit ist und in welchem Ausmaß eben ein Konflikt wie der syrische, in dem man weder sich groß engagieren will, noch intervenieren will, eine minimale Rolle spielt, gerade auch vor dem Hintergrund, nicht nur der Diskussionen in den 90er Jahren, als es ja zumindest rot-grüne Ideologie war, dass man eine Pflicht oder zur Intervention hätte und man darüber diskutierte, welche Verantwortung denn nun Europa und der Westen hätte und so weiter und so fort. Einige von euch dürfen sich da noch dran erinnern. Aber auch vor 10, 11 Jahren, als es um den Sturz von Saddam Hussein und den Krieg gegen den Irak ging, den ich deshalb erwähne, weil gestern der Jahrestag dieses berühmten Endes der Saddam-Statue in Bagdad gewesen ist und das sein Feiertag im Irak ist. Als man damals mit Sympathien den Plänen der Coalition of the Willing begegnete, diese Drecksdiktatur von Saddam militärisch zu beenden, war eine der Hauptargumente, egal ob in Deutschland oder hier in Österreich, ich habe damals ja auch in Österreich einige Vorträge gehalten, immer, nein, wenn die Leute vor Ort das machen, wenn es sozusagen einen Aufstand der Irakis gibt, wenn die Irakis selbst gegen ihre Diktatur aufstehen, dann muss man sie natürlich unterstützen, aber ein Krieg von außen, eine Intervention von außen, das ist etwas ganz anderes. Nun, die Syrer, wie so viele andere in der arabischen Welt, sind aufgestanden, haben friedlich demonstriert, haben in den ersten Monaten und sogar im ersten Jahr die ganze Zeit darauf gehofft, dass ihre sozusagen Demonstrationen, die ja auch immer nur und immer eine Kommunikation nach außen sind, das heißt, die immer auch der Versuch sind, so etwas wie Weltöffentlichkeit für sich zu mobilisieren, dass sie die erhalten und sie sind weitestgehend im Stich gelassen worden. Ja, heute, seit über 3 Jahren, kann man sagen, dass es damals wesentlich besser gewesen wäre. Die Europäer und Amerikaner hätten klar gemacht, sie haben keinerlei Intention und keinerlei Interesse, irgendeine syrische Opposition zu unterstützen, zu sagen, ihr seid alleine, geostrategisch, und weil es da gegen den Iran und Russland als 2 wichtige Verbündete Syriens geht, mit denen wir uns nicht anlegen wollen, gibt es von uns nichts. Es hätte die Strategie der Syrer sicherlich geändert und die Lage sähe heute weniger desaströs aus, als sie aussieht, als diese halbherzigen Zusagen, die man getätigt hat, ohne dass ihnen in irgendeiner Weise namhafte Hilfe gefolgt ist. Syrien, das ist, soweit kann man heute schon sagen, ein völliges Totalversagen dessen, was man als Westen zu bezeichnen pflegte, und zwar sowohl Europas als auch der USA unter Obama, und wird Folgen haben über die nächsten Jahre und Jahrzehnte hinweg, was eigentlich nach diesem Versagen in Syrien so etwas wie Solidarität oder eben eine kritische, ich mag diese ganzen Begriffe nicht, ich benutze sie jetzt wirklich nur in beschreibender Weise, eine kritische Öffentlichkeit etc. noch bedeutet, ist eine ganz große Frage. Eine Tendenz, die man lange schon beobachten konnte, denke ich, hat sich da bewahrheitet. In welchem Ausmaß dieses Gerede der 90er Jahre über die Verantwortung und die humanitäre Verpflichtung und so weiter und so fort pure, reine hohle Ideologie gewesen ist. Und man kann heute kaum noch Akteure überhaupt an ihren Äußerungen messen, also an sozusagen Kritik oder Forderungen in internationalen Konflikten, waren ja auch immer auf die Differenz zwischen Sonntagsreden und Realität hinzuweisen. Es gibt diese Sonntagsreden, zumindest was Syrien anbelangt, noch nicht einmal. Dabei ist es durchaus so, das immer stärker zutage tritt, dass etwa auch das syrische Giftgas ganz maßgeblich aus Deutschland kommt, was aber kein Thema ist. Was ganz gerade hat die internationale Organisation, die für die Entsorgung dieses syrischen Giftgases zuständig ist, eine relativ lange Liste vorgelegt, und entgegen der Beteuerung der Bundesrepublik Deutschland stellte sich heraus, dass ganz offensichtlich nicht nur im Irak und in Libyen, sondern auch in Syrien deutsche Firmen maßgeblich an dabei beteiligt gewesen sind, die Produktionsanlagen zur Herstellung dieses Giftgases zu liefern. Bei Libyen war es ja genau derselbe Fall. Libyen nur als kleiner Exkurs. Das libysche Giftgasprogramm war nach dem irakischen eins der größten in der ganzen Region. Und die Deutschen waren ganz, ganz maßgeblich daran beteiligt. Bekanntermaßen hatte ja Gaddafi 2003 ziemlich kalte Füße gekriegt, nachdem Saddam Hussein von den Amerikanern gestürzt worden ist und gesagt, dass er sein Massenvernichtungsprogramm einstellt und unter internationaler Beobachtung vernichten lässt, wodurch Gaddafi dann ja zu einem relativ beliebten Partner und Kollegen der Europäer auch geworden ist, nicht nur, weil er die Flüchtlinge in Afrika aufgefangen hat, sondern weil er eine gute Wirtschaftsbeziehung aufrechterhalten hat. Nachdem Gaddafi gestürzt worden ist, fand man irgendwo in der libyschen Wüste Mengen des Giftgases, das er ganz offensichtlich nicht vernichtet hatte. Bis heute ist relativ unklar, ob wirklich sämtliches von Gaddafi nicht vernichtetes Giftgas sozusagen der UN oder anderen Organisationen zur Zerstörung übergeben worden ist oder ob da noch ein paar Fässer irgendwo in der Sahara rumgeistern, wo nun haufenweise äußerst unangenehme Figuren ihr Unwesen treiben. Man denke nur etwa an die Islamisten und Dschihadisten in Mali, denen vergangenes Jahr dankenswerterweise die französische Luftwaffe einen Einhalt in ihrem Wüten geboten hat. Wenn man auf die Beginne oder die Anfänge der Aufstände, der Demonstrationen oder die Syrer selbst nennen es gerne Revolution, ich benutze diesen Begriff eigentlich sehr ungerne und werde deshalb immer auf versuchen, ihn zu umschiffen, weil man damit, ich nicht ganz sicher bin, ob man bei dem, was momentan in Nordafrika und dem Nahen Osten passiert, wirklich von Revolutionen reden kann, das ist ein anderes, etwas theoretisches Thema, waren ja 2011 sozusagen von dieser Welle auch erfasst, die durch die ganze Region ging und die überall letztlich die gleichen Ursachen hatte, dass nämlich völlig fertige, stagnierende Regimes, mehr oder minder autokratisch oder diktatorisch in einer Region saßen, in der sämtliche sozialen, kulturellen, ökonomischen, politischen etc. Entwicklungen eingefroren gewesen sind, die in einer Stagnation sich befunden hat, wie kaum eine andere Region der Welt und in der sich in den letzten 30 Jahren letztlich sehr, sehr wenig getan hatte und bis eben zum Sturz von Saddam Hussein letztlich außer im Libanon auch nie eine Regierung mal abgewählt worden ist oder nicht durch Putsch entsorgt worden. Diese ganzen Diktatoren und Herrscher sind so lange an der Macht oder waren so lange an der Macht, dass man fast sich schon nicht vorstellen könnte, dass in diesen Ländern es auch ohne sie ginge. Ich bin heute 45, also 1968 geboren, ein Gaddafi kam 1969 an die Macht und saß so lange in Libyen. Das ist schon sind beeindruckende Zeiten. Dasselbe gilt für all für die Assad-Familie ebenso wie für die Baas-Partei in Irak etc. pp. Meine Aufgabe, wir können vielleicht in der Diskussion nachher noch ein bisschen auf die sozusagen eingehen, was diesen sogenannten arabischen Frühling eigentlich spezifisch ausgemacht hat. Ich denke, im Anfang, 2011, war es kein großer Unterschied und die Forderungen, die man in Marokko stellte, ähnelten denen, die man in Bahrain oder Syrien stellte und denen, was die Libyer wollten und Ägypter, sehr, sehr, sehr stark. Es waren vor allen Dingen in ihrem Zentrum so etwas, was man bürgerlich-politische Forderungen nach Demokratisierung, Parlamentarismus, freien Wahlen, stärkere Repräsentation, Citizenship etc. bezeichnen könnte, in all ihren Schwierigkeiten in der Region. Zwischen Nordafrika und dem Nahen Osten gibt es aber einen ganz, ganz, ganz großen, wichtigen Unterschied, der eben auch dazu geführt hat, dass letztlich die ganze Entwicklung in Nordafrika eine ganz andere Richtung genommen hat als die im Nahen Osten. Nordafrika ist nicht Teil eines regionalen in Nordafrika gibt es keine geografisch dominanten Regionalmächte, die jeden Konflikt sozusagen als einen Stellvertreterkonflikt zwischen ihren eigenen Hegemonialinteressen betrachten. So das, was in Tunesien, in Marokko, in Libyen und in Ägypten geschehen ist, so unterschiedlich das auch ist, an allererster Stelle sozusagen ein innenpolitische Probleme gewesen sind und sich mit innenpolitischen Fragestellungen auseinandergesetzt hat und es keine äußere Intervention in dem Sinne gegeben hat. Alles, was in Maschrek, also in dem Gebiet östlich des Suezkanals geschieht, wird sofort in einem Kräftespannungsverhältnis betrachtet zwischen Saudi-Arabien und den Golfstaaten einerseits, die hochreaktionäre, autokratisch oder klerikal-autokratische Regimes sind, die einerseits eine wahnsinnige Angst haben, dass so etwas wie eine Bewegung für mehr, ich nenne das jetzt mal ganz platt, für mehr Freiheit, mehr Demokratie, für eine gesellschaftliche Veränderung auch bei ihnen losgehen könnte, auf der anderen Seite aber sich als Hegemonialmächte in der Region des Nahen Ostens, vor allen Dingen Saudi-Arabien, verstehen und dabei sich als sunnitische Hegemonialmacht versteht, als sozusagen die Führer innerhalb der Spaltung des Islam in eine schiitische und sunnitische Richtung, demgegenüber der Iran steht, der ebenfalls den Anspruch hat, eine Hegemonialmacht im Nahen Osten zu sein, in diesem Falle auch noch die, nicht nur diejenige, die es eines Tages im Namen aller unterdrückten Völker dieser Erde schafft, diesen Erdball von Israel zu befreien, sondern eben auch als Vertreter der Schiiten und der schiitischen Interessen mit ihren eigenen Verbündeten und Satelliten, die an allererster Stelle natürlich die Hezbollah im Libanon ist, aber eben auch große Teile der irakischen Schia oder etwa der Houthis im Jemen, die auch Schiiten sind, und ganz wichtig Syrien, also das Assad-Regime, das seit langem eine ganz, ganz, ganz zentral wichtige Rolle innerhalb der iranischen Nahostpolitik und innerhalb der Hegemonialbestrebung des Iran spielt und vermutlich der wichtigste Alliierte des Iran ist. Würde das Assad-Regime als enger Alliierter des Iran stürzen, fiele für den Iran letztlich das Sprungbrett in den Nahen Osten weg. Also das alles, was in Syrien geschieht, ist anders als was in Libyen oder Tunesien passiert, sofort von immenser Wichtigkeit, sowohl für den Iran wie für Saudi-Arabien und die anderen Golfstaaten, als auch die Türkei. Das heißt, als die ersten Syrer 2011 auf die Straße gegangen sind in Deraa, weil begonnen hatte der Aufstand in Syrien ja damit, dass ein paar Schüler Anti-Assad-Sprüche in Deraa an eine Wand gesprüht haben und daraufhin vom allmächtigen syrischen Geheimdienst verhaftet, gefoltert und getötet worden sind und Leute daraufhin demonstriert haben gegen das, was diesen Kindern oder Jugendlichen angetan haben. Das war sozusagen der Auslöser, der auch funktioniert hat, weil, mein Vorredner hat es gesagt, in Syrien das mit 1,5 Monaten Zeitverzögerung zu Tunesien, Libyen, Ägypten losging, das syrische Regime sich diese Demonstrationen angeguckt hat und gedacht hat, okay, das geht irgendwie auch in unseren Hauptstädten los, also wir kontrollieren die Hauptstädte massiv, dass es keinen einzigen Platz gibt, auf der eben sich in einen sogenannten Tahrir Square, einen Freiheitsplatz, verwandeln kann. Und der Aufstand in Syrien brach dann in einer relativ kleinen Stadt, knapp 100 Kilometer südlich von Damaskus, an der jordanischen Grenze los, was auch kein Zufall ist, weil sich dort in den letzten Jahren vor allen Dingen sehr viele Leute sozusagen innersyrischen Migration hingezogen sind aus den landwirtschaftlichen Gebieten Südostsyriens, die in den letzten Jahren einerseits unter einer großen Trockenheit gelitten haben und andererseits unter der völlig verkorksten Landwirtschaftspolitik dieses Baas-Regimes. Als das in Syrien losging, waren die Forderungen der Syrer auf ihren Demonstrationen sogar viel, viel gemäßigter als die Forderungen etwa in Tunesien oder Ägypten, die sehr schnell den Sturz der Regierung wollten. In Syrien waren die frühen Forderungen Wahlen und etwas mehr Freiheit, ohne sogar das Assad-Regime unmittelbar in Frage zu stellen. Aber das Assad-Regime hat vom ersten Tag an mit äußerster Brutalität, wie kein anderes dieser Regimes außer dem libyschen, aber das ist eine andere Geschichte, hat das Assad-Regime auf diese Demonstrationen reagiert, sofort in Demonstrationen hineinschießen lassen, Leute verhaftet und hatte dabei vom ersten Tag an eine ganz, ganz, ganz massive Unterstützung des Iran auf der anderen einen Seite und Russlands auf der anderen, weil Syrien eben anders als die anderen Länder traditioneller Verbündeter Russlands gewesen ist. Womit der Konflikt in Syrien sich eben ganz maßgeblich vom ersten Tag an unterscheidet von den Aufständen oder Demonstrationen oder Revolutionen oder wie man es nennen will in Nordafrika. Ein ganz ähnliches Schicksal wie Syrien hat Bahrain erlitten, wo anders als in Syrien die Mehrheit der Bevölkerung schiitisch ist, auch sehr lange demonstriert hat und dann Saudi-Arabien ganz massiv auf Seite der bahrainischen Regierung interveniert hat und militärisch diese Aufstände letztlich erstickt hat. Anders war es in Syrien, wo eben die Interventionen vom ersten Tag an vom Iran und dann sehr bald auch von der Hisbollah gekommen ist. Das wiederum hat zur Reaktion gehabt, dass Saudi-Arabien, Katar und die Türkei diese syrischen oder die Konflikte in Syrien sich ebenfalls zu eigen gemacht haben, vor dem Hintergrund, vor allen Dingen aus Saudi-Arabien, dass alles, was dem Iran schadet, Saudi-Arabien nützt und was dort im Golf herrscht, ist ein kalter Krieg, der an einigen Stellen sogar sehr heiß wird zwischen den Saudis, vor allen Dingen den Saudis und den anderen Golfstaaten und dem Iran, sodass diejenigen, die bereit gewesen sind, als mit der Zeit der syrische Konflikt immer stärker in so etwas wie einen Bürgerkrieg transformiert ist, Geld und Waffen und Hilfe zur Verfügung zu stellen, vor allen Dingen die Golfstaaten gewesen sind. Nun sind die Golfstaaten dafür bekannt, dass sie gerne alle möglichen Islamisten und ihnen nahestehende Organisationen unterstützen und nicht unbedingt Liberaldemokraten, Kommunisten, Sozialisten und ähnliche Leute, weil sie die A nicht mögen und B auch als Bedrohung von sich selber empfinden. Das heißt, es war seitens der syrischen Opposition, die mehrheitlich sunnitisch ist, wesentlich einfacher oder fast nur möglich, Unterstützung zu erhalten aus den Golfstaaten, aus Katar und aus der Türkei. Und damit ist dieser Konflikt sehr, sehr schnell, ein halbes, dreiviertel Jahr nach seinem Ausbruch, überlagert worden von einem regionalen Aspekt, der ganz enorm wichtig ist und ohne den dieser syrische Konflikt nicht zu verstehen ist, nämlich einem Stellvertreterkrieg zwischen dem Iran und den ihnen angeschlossenen Alliierten einerseits mit der Schutzmacht Russland dahinter, gegen die Golfstaaten, die untereinander ein bisschen gespalten sind, wen man unterstützt, zwischen Katar und Saudi-Arabien und der Türkei, aber das würde jetzt etwas zu weit führen, die sozusagen diesen Konflikt als aufgeladen haben auf einer weiteren Ebene in einen konfessionellen Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten. Wie inzwischen sich herumgesprochen habe, gehört das Assad-Regime oder gehört die Assad-Familie, einer der Minderheiten in Syrien, an der Alawiten, die mit viel Liebe Teil der Schia sind, obwohl eigentlich das der Vater von Assad sehr stark erst sozusagen forciert hat in seinem Versuch, Syrien näher an den Iran anzubringen. Aber sozusagen aus einer radikal sunnitischen Sicht sind die Alawiten Schiiten. Und Schiiten sind aus dschihadistischer Sicht oder von Al-Qaida oder Wahhabiten sprechen, einer radikal sunnitischen, schlimmer noch als Juden und Ungläubige. Das heißt, man reanimiert oder hat ganz stark einen Konflikt reanimiert, der mehr oder minder stark in den letzten Hunderten von Jahren im Nahen Osten virulent gewesen ist und eben im Nahen Osten wesentlich stärker als in Nordafrika, weil es in Nordafrika weniger stark also eine größere schiitische Population gibt und damit auch zunehmend alle möglichen Spinner angezogen, die glauben, einen wie immer gearteten heiligen Krieg auf syrischem Boden ausfechten zu können. Von Golfseite und auch von radikal-islamistischer Seite verwandelte sich so Syrien relativ schnell zu dem Hauptaustragungsort des weltweiten Dschihads. Das war vorher der Irak, Afghanistan, Mali, aber Syrien ist inzwischen die Nummer eins. Mit der entsprechenden Folge, dass nun diese heimatlosen, ausgebildeten, Al-Qaida-nahen Dschihadisten zuhauf in den Heiligen Krieg nach Syrien geströmt sind und strömen. Während auf der anderen Seite das Assad-Regime nicht mehr oder schon lange nicht mehr über die militärischen Kapazitäten verfügt, diesen Krieg wirklich so, wie es ihn führt, aufrechtzuerhalten, weil sehr, sehr viele Soldaten desertiert sind. Am Anfang als sozusagen friedliche Aufstände versus einem zurückschießenden Regime sich zunehmend in einen Bürgerkrieg verwandelten, waren die Akteure, die bewaffnet gegen das Regime gekämpft haben, hauptsächlich Soldaten, die aus der syrischen Armee desertiert sind, weil sie eben nicht weiter auf ihre eigene Bevölkerung schießen wollten, die Anfänge der sogenannten Free Syrian Army im Jahr 2011 lagen vor allen Dingen darin, dass immer desertierte Soldaten Demonstrationszüge beschützt haben mit Waffen. Inzwischen ist diese Free Syrian Army nur noch einer unter einer fast unüberschaubaren Fülle von Akteuren innerhalb der bewaffneten Opposition, die eben in den letzten Jahren Tausende ausländischer dschihadistischer Kämpfer, auch hier aus Österreich, es wurde erwähnt, aus Deutschland, aus England, aus Tschetschenien, aus Tunesien, aus Marokko, also aus der gesamten Welt geströmt sind, um dort ihren internationalen heiligen Krieg zu führen. Auf der anderen Seite mobilisiert das Assad-Regime ganz gezielt auf dieser schiitischen Karte schiitische heilige Kämpfer, um auf der Seite des Regimes zu kämpfen. Da ist zum einen die Hisbollah aus dem Libanon, die einen ganz, ganz zentral wichtigen Teil der Kämpfe inzwischen für das Regime erledigt, weil die syrische Armee nicht mehr das ist, was sie mal war. Und auf der anderen Seite freiwillige Milizionäre aus dem Irak, aus dem Jemen, selbst aus Afghanistan, die nach Syrien strömen, um dort ihren heiligen Krieg gegen die bösen Sunniten zu kämpfen, was zu so vollkommen abstrusen Situationen führt, dass bei Gefechten etwa an der libanesischen Grenze die sunnitisch-dschihadistische Seite erzählt, sie würde in den Heiligen Krieg ziehen und am Ende wäre dieser Kampf der Ungläubigen, das Ziel wäre die Befreiung von Jerusalem. Während die Hisbollah und die mit ihnen verbündeten Schiiten erklären, es wäre ein heiliger Krieg, den sie führen und es ging um die Befreiung von Jerusalem und sie schießen sich gegenseitig tot. Wenn Konflikte, das denke ich, weiß man sehr gut aus auch der europäischen Geschichte, könnten so konfessionalisieren und Akteure sozusagen nicht mehr Kriege um Territorium, Einfluss etc. führen, sondern zu kosmischen Kriegern werden, ist es, denen es um sozusagen Endschlachten geht, wird es zunehmend schwieriger oder unmöglich, solche Kriege oder Konflikte zu beenden. Da es keine dritte Kraft gibt in Syrien, die den Willen zeigt, zu intervenieren, und diesem Schlachten ein Ende zu bereiten, wird die Brutalität und auch dieser konfessionelle Element stärker. Während diejenigen, die für die ursprünglichen Ideen oder Ideale der Aufstände von 2011 oder des sogenannten arabischen Frühlings kämpfen und keine oder kaum Unterstützung erhalten, natürlich völlig in der Defensive sind. Denn sie sind nicht nur Opfer des Assad-Regimes und der Assad-Truppen, sondern zunehmend auch dieser Islamisten, die ja vor allen Dingen, wenn sie Al-Qaida nahestehen, eben immer erklären, es ginge ihnen darum, die Ungläubigen und diejenigen, die an Demokratie und nicht Gott glauben, zu bekämpfen. Am Anfang, wie gesagt, waren in Syrien sehr, sehr wenig radikale Islamisten unterwegs. Inzwischen gibt es die unterschiedlichsten Fraktionen radikaler Islamisten, die sich inzwischen so aufgespalten haben, dass in Teilen Syriens, vor allen Dingen im Nordosten, der Islamische Staat des Irak und der Levante, der sich gegründet hat im Kampf gegen die US-Amerikaner in Irak, größere Landstriche kontrolliert und da einer dieser ganz typischen Al-Qaida-Khalifat-Scharia-Terrorregimes eröffnet hat, die sich, man kennt das, gegen Frauen, Minderheiten, Ungläubige und alle, die nicht in ihr Weltbild passen, richtet. Wobei sich seit dem letzten Jahr eben ein Großteil der syrischen Rebellen nicht mehr nur gegen das Assad-Regime kämpfen, sondern sich inzwischen in einem Zwei-Fronten-Krieg befinden, gegen das Assad-Regime und seine Alliierten auf der einen Seite und gegen diese eine Al-Qaida-Abspaltung, die eben Teile Nordsyriens kontrolliert, auf der anderen Seite. Sodass inzwischen aus den Konflikten in Syrien ein Vier-Fronten-Krieg geworden ist, weil, und da will ich heute Abend weniger darauf eingehen, auf der anderen Seite noch kurdische Einheiten, vor allen Dingen der PKK nahestehende kurdische Einheiten, Teile Syrisch-Kurdistans kontrollieren und vor allen Dingen gegen diese Islamic State of Iraq and Levant kämpfen. Das ist sozusagen die Situation in Syrien. Tagtäglich sterben mehr Leute, wird Infrastruktur massiv zerstört, denn das ist kein Krieg, den die syrische Armee punktgenau führt, sondern mit einer immensen Zerstörungsleistung. Alleine die Stadt Homs sieht aus, wenn man sich die Bilder von Homs heute anguckt, erinnert das einen ein bisschen so an Stalingrad. Was kein Wunder ist, hat doch die syrische Armee fast anderthalb Jahre lang einen Artillerie-Ring um die Stadt rumgelegt und mit der schwersten russischen Artillerie blind in sämtliche Stadtviertel geschossen, die unter Kontrolle der Rebellen gestanden haben. Es gab und irrerweise gibt es immer noch die Hoffnung von vielen syrischen Oppositionsgruppen, denn die syrische Opposition besteht ja nicht nur aus Islamisten. Am Anfang waren die Islamisten sogar was die Selbstorganisation anbelangt, in der Minderheit. Man muss natürlich bei Ländern wie Syrien oder dem Irak oder Libyen auch immer verstehen, dass Regimes wie das von Assad keine interne Opposition zugelassen hat. Das heißt, Menschen konnten sich nicht organisieren, konnten keine Parteien gründen, konnten keine, was weiß ich, Vereine etc. gründen, in denen sie gelernt haben, wie man sich politisch betätigt oder politisch äußert. Das alles wurde über Jahrzehnte mit äußerster Brutalität unterdrückt. Und um wie einfache, ja simple Sachen es da zum großen Teil geht, kann ich vielleicht ganz aktuell, es hat mich gestern wirklich in einer gewissen Hinsicht berührt, als ich geskypt habe, weil wir als WADI auch Projekte unterstützen für die Opfer dieser Giftgasangriffe. Und ich hatte gestern mit einer Ärztin in Ruta geskypt, also die in einem der Stadtviertel lebt, die von der syrischen Armee eingeschlossen ist. Und sie sagte, Sie sagte, ich sage das mal in Englisch, dann kommt es besser rüber, weil Englisch für politische Begriffe mal schöner klingt als Deutsch. You know, I'm 45 years old and I never participated in a free election. And the only thing we wanted in 2011, we were demonstrating to have free elections. And that's what we got. Also die, nochmal zu verletzen, ich bin 45 Jahre und ich habe in meinem ganzen Leben nie an einer freien Wahl teilgenommen. Also in Ruta heute, unter Hunger, unter Einkesselung, unter permanenten Granatenbeschuss sind freie Wahlen irgendwie noch ein Thema, wo es mir mich immer wieder erstaunt, dass das Nächste, was sie mir dann sagte, sah, wir diskutieren darüber, wie wir das Konzept von Staatsbürgerschaft in Syrien ganz dringend verändern müssen, weil es ist fürchterlich, dass alle immer die Syrer in Sunniten, Schiiten, Kurden, Christen etc. einteilen, wir wollen aber syrische Staatsbürger, was ein ausgesprochen revolutionäres Konzept ist. Und letztlich das Konzept, wo ich bis heute nicht verstehe, warum es so wenig Unterstützung dafür gibt, weil es die einzige Lösung letztlich langfristig wäre. Und es ist immer, wenn man die Wahl hat, ob eine Forderung richtig oder realistisch ist, sollte man versuchen, immer die richtige Forderung zu stellen und nicht so zu tun, als könnte man realistisch geopolitisch die Probleme lösen. Solche Leute wie diese Ärztin, die unter Einsatz ihres Lebens dort arbeiten, gibt es eben immer noch und sehr viele in Syrien und gegen sie richtet sich der gesamte Abneid und Hass dieses Regimes. Sie sind immer die ersten Opfer des Regimes, sie sind diejenigen, die meisten von ihnen versucht haben, so lange wie möglich in ihren Orten auszuharren, aber ganz viele, die ich auch noch von Treffen und von 2011, 2012 kenne, die immer wieder nach Syrien zurückgegangen sind, sind inzwischen im Libanon, in der Türkei oder in Jordanien, weil sie einfach nicht mehr überleben könnten in Syrien. Aber sie sind diejenigen ohne Stimme, weil das Regime vom ersten Tag an die Strategie gefahren hat, zu sagen, die Opposition gegen das Regime sind islamistische Terroristen. Und es ist dem Regime bestens geglückt, vom ersten Tag an diesen Narrativ so festzusetzen, dass bis heute extrem viele Leute in Assad den Garanten gegen die Machtübernahme irgendwelcher dschihadistischer Banden in Syrien sehen und damit er sozusagen sämtlichen Unterdrückung und Terror legitimieren kann, den er vom Zaun bricht. Was unter den Tisch fällt, ist, dass Assad von Saddam etwas gelernt hat. Saddam Hussein hat wenige Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner sämtliche Gefängnisse aufgemacht. Sämtliche politischen Gefangenen, die nicht radikale Islamisten sind, wurden hingerichtet und sämtliche Al-Qaida-Anhänger und Islamisten freigelassen. Mit der klaren Vorstellung, dass diese Jungs später für die Amerikaner ein großes Problem ergeben wird. Im Irak hat sich dann auch im sogenannten Widerstand, für den ja vor allen Dingen die antiimperialistische Koordination Wien federführend Geld gesammelt hat, also für diese Halsabschneider, hat sich ein Bündnis zwischen ehemaligen Baathisten und Islamisten entwickelt, das sehr effizient gewesen ist im Kampf gegen die vermeintliche amerikanische Okkupation und systematisch unterstützt worden ist von der syrischen Regierung. Die damalige Rattenlinie, über die Al-Qaida-Kämpfer in den Irak eingeströmt sind, war Syrien. Und der syrische Geheimdienst hat den Transfer von Al-Qaida-Kämpfern erleichtert und ermöglicht. Also ohne Unterstützung der syrischen Regierung hätte Al-Qaida sich nicht so im Irak festsetzen können, wie sie das getan haben. Damals ging es natürlich gegen die Amerikaner. Ein Großteil derjenigen, die heute in Syrien ihren Dschihad führen, sind Leute, die damals mit Hilfe der syrischen Regierung in den Irak gekommen sind, was gerne in Vergessenheit gerät. Ganz ähnlich ist eine Art von Amnestie 2011 in Syrien gegeben, bei der extrem viele in den syrischen Gefängnissen einsitzende radikale Islamisten freigelassen worden sind. Seitens der syrischen Opposition, und der Nahe Osten schwirrt ja nun, man weiß das von Verschwörungstheorien, gibt es durchaus die Vorstellung, dass die alte Kooperation zwischen syrischem Regime und Al-Qaida weiter funktioniert. Zumindest aber der wirklich sehr effiziente syrische Geheimdienst sehr genau weiß, was die Truppen vor allen Dingen vom Islamischen Staat in Syrien machen. Assad braucht Al-Qaida in Syrien und Al-Qaida braucht Assad in Syrien. Ohne die Anwesenheit von Al-Qaida-Dschihadisten würde der gesamte Narrativ Assads zusammenbrechen. Das heißt auf dieser Ebene, gar nicht auf der Frage, ob es nun Kooperation unter der Hand gibt etc., auf dieser Ebene überlebt das syrische Regime nur so lange, wie es nachweisen kann, dass radikale Islamisten in Syrien anwesend sind und kämpfen. Interessanterweise hat in den letzten Monaten zumindest ein Arm von nämlich der Islamische Staat de facto aufgehört, gegen das syrische Regime zu kämpfen und kämpft nur noch gegen andere Teile der Opposition, gegen Kurden auf der einen Seite und Teile der Free Syrian Army und andere islamische Rebelleneinheiten auf der anderen. Das heißt, im Augenblick findet in den Teilen, in denen ISIL die Kontrolle hat, eigentlich keine Zusammenstöße mehr zwischen der syrischen Armee und diesen Dschihadisten statt, sondern es herrscht eine Art von Waffenstillstand, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber eine Art von Interessenskonvergenz, dass die eigentlichen Gegner, die kurdischen Einheiten auf der einen und andere Rebellenbrigaden auf der anderen Seite sind. Die Vorstellung also, dass das Assad-Regime in irgendeiner Weise ein Garant gegen die Ausbreitung von radikalen Islamisten oder Al-Qaida in Syrien sind, die man seit 2011 hört, ist verrückt, weil erst durch diesen Bürgerkrieg und dadurch, dass Assad weiter an der Macht geblieben ist, haben sich nicht nur internationale Dschihadisten, sondern auch Islamisten aller anderen Couleur derart in Syrien ausgebreitet. Sie hätten es vermutlich nicht, wenn Assad 2011 gestürzt worden wäre. So viel zu dem Narrativ oder der Geschichte, die man permanent hört und liest, dass der Assad in irgendeiner Weise ein säkularer, republikanischer Garant ist. Was nicht heißt, dass für die anderen Minderheiten in Syrien, aber wenn man über Minderheiten in Syrien redet, sollte man im Hinterkopf immer behalten, dass als erstes, was in Syrien stattfindet, ein Krieg gegen eine Mehrheit ist. Ganz ähnlich wie im Irak, wo Saddam Hussein, wenn man auf dieser konfessionellen Ebene spricht, wo Saddam Hussein sich primär auf die Minderheit der Sunniten im Irak gestützt hat und ein brutales Regime gegen die Mehrheit, die aus Schiiten und Kurden bestanden hat, geführt hat. Verhält es sich so ein Spiegelverkehrt in Syrien, wo aus Gründen, die man vermutlich nachvollziehen kann, die aber langfristig äußerst problematisch, als sich immer als äußerst problematisch erweisen, sich auch andere Minderheiten, vor allen Dingen große Teile der Christen, sehr, sehr eng an das Assad-Regime klammern, in der Hoffnung, dass es sozusagen Schutz bietet gegen Islamisten oder gegen andere sunnitisch-islamische Organisationen, die kurz- oder langfristig auch in Syrien durchsetzen könnten, was in vielen anderen Ländern des Nahen Ostens leider Realität ist, nämlich eine mehr oder minder gezielte Vertreibung der Überreste der christlichen Bevölkerung, die ja inzwischen in Ländern wie dem Iran oder dem Irak oder der Türkei auf wenige Prozent zusammengeschrumpft ist und in Syrien immer noch ca. 10% der Bevölkerung ausmacht. Dass allerdings permanent nun die Christen zu einem Argument gemacht werden, um die Unterdrückung des syrischen Regimes gegenüber der Mehrheitsbevölkerung zu rechtfertigen, ist a. äußerst problematisch und b. wird langfristig christliche Existenz in Syrien nicht helfen, weil diese Nähe zu Diktatoren, die nachvollziehbar ist, natürlich auch nach dem Sturz von Diktaturen eine unglaubliche Vulnerabilität ausmacht, außer die in diesen Ländern finden die Transformationsprozesse statt, die eben nicht hin zu mehr Ethnisierung und Konfessionalisierung führen, sondern zu einem, ich möchte sagen, republikanischen Staatsbürgerbewusstsein. So viel zur Lage in Syrien, wobei man noch einmal betonen muss, die im Augenblick die stärkste Unterstützung und die meiner Ansicht nach gefährlichste ist nicht das, was Saudi-Arabien oder Katar auf sunnitischer Seite machen, sondern ist, was der Iran an Logistik, an Militär, an Geld und an Kämpfern nach Syrien schafft. Die Achse Moskau-Teheran zusammen mit der Hezbollah und anderen schiitischen Milizen ist wesentlich besser organisiert und wesentlich schlagkräftiger als alles, was sozusagen auf Seiten der Opposition angebracht werden können. Für den Iran, dessen erklärtes Ziel eine Neuordnung des Nahen Ostens und die Vernichtung Israels ist, und der die staatlichen sozusagen auf einen relativ gut funktionierenden staatlichen Apparat zurückgreifen kann, anders als irgendwelche sunnitischen Milizen in Syrien. Für den Iran geht es in Syrien um alles. Das hat Teheran immer wieder erklärt. Sollte Assad fallen, wäre das jenseits, also auf einfach nur auf der Frage, einer geopolitischen Frage, wäre das der wohl massivste Schlag gegen die iranische Außenpolitik und die iranische Nahostpolitik, die diesem Land in den letzten 10, 15 Jahren zugefügt worden ist oder wäre. Ein Sieg Assads, wie immer der auch aussieht, würde verstanden werden als ein enormer Sieg des Iran mit seinen Verbündeten Hezbollah und Syrien, wobei die Hezbollah, die mit geschätzten 4.000 bis 5.000 Kämpfern in Syrien ist, ein ganz klares Ziel verfolgt. Darum kämpft sie auch vornehmlich an der libanesischen Grenze. Die Hezbollah möchte, das kann man in den Publikationen der Hezbollah sogar nachlesen, an die Grenze zum Golan mit ihren Truppen, um eine zweite Grenze gegenüber Israel zu haben, die nicht libanesisches Territorium ausmacht, mit dem Ziel, dann von dieser Grenze aus ihren Angriffe und Ähnliches aus Israel ausüben zu können, ohne dass sozusagen Israel dann direkt in den Libanon zurückschlagen kann. Wenn man im Moment Publikationen vor allen Dingen von Al-Manar, der Hezbollah, liest, ist ganz klar die Stoßrichtung. Wir, für uns ist das hier ein super Trainingsfeld. Unsere Kämpfer lernen täglich effizienter zu kämpfen, neue Strategien. Die Israelis müssen sozusagen auf Trockenübungen machen. Wir kämpfen hier am Mann. Und nachdem wir in Syrien gesiegt haben, werden wir weiter marschieren nach Jerusalem. Das ist natürlich wie Propaganda. Aber in der ganzen völlig unübersichtlichen Konfliktlinie im Nahen Osten würde ich sagen, wenn man auf die Bedrohung oder auf die Situation von Israel ausgeht, sollte man im Hinterkopf behalten, dass die existenzielle Bedrohung von Israel vom Iran ausgeht und nicht von irgendwelchen sunnitischen Banden, die über ein paar Raketen verfügen. Also auch da ist es sehr schwierig, diese Äquidistanz zu halten und zu sagen, da bekämpfen sich ja Dschihadisten, wir können uns da raushalten. Und am Ende sozusagen ist es ja alles nur schlecht und böse. Damit komme ich in meinen letzten 10 Minuten ein wenig auch zu der Idee oder zu dem, was uns veranlasst hat, diese kleine Kampagne Freies Syrien zu initiieren, die natürlich von sich nur beansprucht, symbolisch zu sein, so effizient sind die paar Leute, die diesen Aufruf getätigt haben und sich da engagieren, nicht. Im letzten August, als da mag Seymour Hersh nun erzählen, was er will, im letzten August, als das syrische Regime in Ghouta Giftgas eingesetzt hat, war eigentlich für 2 Wochen lang die Vorstellung da, dass es jetzt endlich genug ist und dass nun zumindest die Amerikaner intervenieren. Nicht in Syrien ging es nie darum, einzumarschieren oder Stiefel oder Boots on the ground zu haben, wie das heißt, obwohl ich persönlich immer nicht so ein großer Freund bin. Ich finde immer, in solchen Konflikten ist es besser, eine hochprofessionelle Armee erledigt den Job, als dass man irgendwelche Jugendlichen bewaffnet, weil Libyen ja ein gutes Beispiel ist, wie schwierig es ist, am Ende diese Milizionäre wieder zu entwaffnen, wenn keine dritte Kraft da ist. Die Forderung oder die strategisch würde die Pattsituation, die weitestgehend in Syrien herrscht, sofort zugunsten der Opposition geändert, wenn man die syrische Luftwaffe ausschalten würde. Das heißt, seit Jahren ist die Forderung auch vieler syrischer Oppositionsgruppen gar nicht zu intervenieren, sondern die dem Regime verbleibenden 4 Flughäfen so zu zerstören, dass die Staatenlandebahnen dysfunktional werden und die verbleibenden Hubschrauber und Flugzeuge, mit denen eben unter anderem täglich diese Barrel-Bombs abgeworfen werden, zu zerstören oder flugunfähig zu machen, was für die amerikanische Armee keine große Herausforderung wäre. Damit wäre sozusagen relativ schnell die Balance auf dem Schlachtfeld zugunsten der Rebellen geändert. Das ist eine alte Forderung. Die Forderung existiert seit 2012, aber die syrische Luftwaffe fliegt weiter. Im August war kurzfristig nach diesem Militärangriff wirklich die Hoffnung, dass jetzt etwas geschieht, also dass für den Einsatz von Giftgas gegen Zivilisten, dass das jetzt wirklich die rote Linie gewesen ist und es eine entsprechende Intervention gibt. Auch in Syrien herrschte damals eine große Hoffnung, dass endlich sozusagen, also dass diese Tragödie nun final der Turning Point ist. Es hat sich erwiesen, das Gegenteil hat sich als richtig erwiesen. Letztlich hat Assad von seinem eigenen Giftgasangriff profitiert. Er ist nämlich diplomatisch als Partner geadelt worden für einen Treaty, das Giftgas zu entsorgen, und in Folge hat es einige auch bedeutende militärische Gewinne des Assad-Regimes gegeben. Seit Jahren und vor allen Dingen als im letzten Jahr dieser Zwei-Fronten-Krieg begann, also als viele Rebelleneinheiten nun also auf der einen Seite gegen Assads Truppen und seine Alliierten und Al-Qaida kämpften und immer sagten, wir sind die Einzigen, die keine Unterstützung erhalten. Die Islamisten werden aus Saudi-Arabien, aus Katar, aus der Türkei versorgt und die anderen aus dem Iran und Russland. Und wir, die wir sozusagen für ein pluralistisches, multikonfessionelles Syrien mit an der Ideen von 2011 stehen, wir bekommen von niemandem irgendwas und wir werden jetzt von zwei Seiten aufgerieben, war sozusagen die Idee, dass man eine Kampagne macht, die zwei oder drei Stoßrichtungen hat. Das erste, dieses grauenvolle Schweigen und Zugucken und Nachrichten lesen ein bisschen zu durchbrechen. Zweitens zu sagen, es geht nicht nur darum, permanent den zivilen Widerstand in Syrien zu unterstützen, weil der Konflikt in Syrien de facto auf dem Schlachtfeld entschieden wird. Und wenn sozusagen nicht die Europa und die Amerikaner, die den richtigen Leuten Waffen und Unterstützung zukommen lassen, so startet man eben ein bisschen in Anlehnung an die Haltung im spanischen Bürgerkrieg eine Kampagne, die genau sich auch auf diese Vorbilder beruft. Warum wir auch bewusst ein Zitat von George Orwell gewählt haben, das George Orwell geschrieben hat, nachdem der spanische Bürgerkrieg verloren war und nachdem der Zweite Weltkrieg Europa verwüstet hat. Also als George Orwell sozusagen sagte, selbst rückblickend, gibt es in jedem Konflikt die richtigen und die falschen, und der spanische Bürgerkrieg, sozusagen ein anderer Ausgang des spanischen Bürgerkrieges, hätte unter Umständen den Zweiten Weltkrieg oder zumindest den Kampf gegen den Faschismus und Nationalsozialismus anders aussehen lassen oder verhindern können. Wie ich vorhin sagte, nicht nur in Solidarität mit den Menschen, die weiter in Syrien an den Ideen von 2011 festhalten, sondern auch vor dem Hintergrund, dass ein Sieg Assads in Syrien ein Sieg des Iran wäre und der Iran augenblicklich einer der gefährlichsten, so schön die ganzen Gespräche da in Genf momentan auch klingen mögen, einer der gefährlichsten Gegner ist und eine Auseinandersetzung mit dem Iran eine ganz andere sozusagen Größenordnung annehmen würde als ein Bürgerkrieg in Syrien. Und das Dritte war eben die sozusagen die konkrete, also, oder um es anders zu sagen, wir unterstützen das, die Gruppe, die wir da unterstützen, die Ratmatar-Komitees, sind hauptsächlich Menschen, die in hart umkämpften Gebieten weiterhin versuchen, Nothilfe zu leisten oder gewisse Projekte zu machen, aber die eben auch so eine Art von bewaffneten Arm haben und keinerlei oder kaum Unterstützung von außen kriegen, sondern das über Spenden vor allen Dingen von Exilsyrern einwerben. Einer der Anführer, mit denen wir in Kontakt stehen, ist vorgestern in einem Feuergefecht von Assads Truppen getötet worden. Es ist in jedem Skype-Gespräch, das man tut, immer dieses, wir können uns nicht vorstellen, dass die Europäer uns wirklich im Stich lassen. Wir können uns nicht vorstellen, irgendwann kommt doch irgendwas. Und wir sagen ihnen immer, nein, es kommt nichts. Ihr seid weitgehend alleine. Und dann kommt immer dieses, aber immerhin seid ihr ja mit uns. Was manchmal fast rührend und ist und immer nur wieder diese Ignoranz, Ohnmacht und Eiseskälte, die ich anfangs versucht habe zu beschreiben, immer nur einem erneut vor Augen fällt. Jedenfalls ist das ist diese kleine Kampagne genau daraufhin gerichtet. Sie ist eben auch gegen die Vorstellung gerichtet, dass man immer nur die friedlichen Leute unterstützt. Wir unterstützen nicht die friedlichen Leute, sondern wir unterstützen die Leute in einem blutigen Konflikt, die zwangsnotwendigerweise eben ihre Regionen und ihre Orte mit der Waffe in der Hand verteidigen, was nicht heißt, dass wir Waffen für Syrien fordern, sondern die Unterstützung und die Spenden, die eingehen, gehen an alles, was sogenannt im Englischen Non-Lethal Support ist, also von Verbandszeug über Hosen, Anzügen und so weiter, Klamotten etc. pp. Nur eben nicht, es gibt in Deutschland den 129b, also nicht den Schritt, den wir aber fordern, und wir bleiben bei dieser Forderung, dass, wenn es schon, dass der bessere Fall wäre, keine militärische Intervention gibt, wenigstens die Richtigen in Syrien dieselbe militärische Unterstützung erhalten sollten, wie sie auf der anderen Seite der Hezbollah und den Dschihadisten und Islamisten zugutekommt. Denn weiter zuzuschauen, wie in Syrien diese Tragödie sich entfaltet, wird nichts weiter. Oder Tony Blair, den ich ausnahmsweise hier gerne mal zitiere, hat es gestern im Channel 4 im britischen Radio anlässlich des 10. Jahrestags des Sturzes der Saddam-Statue im Irak, denke ich, recht eindrücklich gesagt, und gesagt, wird es in Syrien, also wird die Tragödie und die Katastrophe in Syrien nicht gestoppt, werden die Folgen katastrophale sein, die weit, weit, weit auch über Syrien hinausgehen. So viel erstmal, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und jetzt für alle Fragen und so weiter. Ja, danke schön. Das war sehr ausführlich und viel. Die Raucherpause verschieben wir auf Nachdenken. Das heißt, also nach der Diskussion. Keine Euphemismen. Ihr macht keine Raucherpause. Genau. Bevor ich jetzt gleich Diskussion starten lasse, werde ich mal kurz meine Position ausnutzen, und ich habe auch nämlich einige Fragen. Aber bitte doch. Und mich würde interessieren, also einerseits habe ich eine Anmerkung, und zwar heute habe ich gelesen, dass in Deutschland gibt es ja noch diese andere Gruppe, die Adopt the Revolution, die ja halt nur den, zivilen Widerstand unterstützt, die hat von, der wurde als Verein die Gemeinnützigkeit abgesprochen von einem deutschen Finanzamt. Frage auch, glaubst du, das ist nur eine Marotte von irgendeinem Finanzamtbürokraten, oder passt das irgendwie, keine Ahnung, generell zur deutschen Politik, Syrienpolitik? Und dann, was mich noch interessieren würde, auch jetzt konkret zu Syrien, wie ist denn das Verhältnis des syrischen Oppositionellen zu Israel? So, ja. Gibt es da irgendwelche Aussagen? in welcher Richtung auch immer, so gegen oder für Israel oder Neutralität oder? Also zu ich würde jetzt gerne wissen, wie viel Wissen ich öffentlich dazu sagen darf, weil ich habe da auch adopt ein bisschen im Hintergrund, weil wir einfach von Wadi schon so lange Verein sind, beraten, aber ich versuche es mal so unterfänglich wie möglich zu machen. Die Konstruktion ist eine etwas komische nach deutschem Vereinsrecht. Die haben als Initiative begonnen und irgendwann mal einen Dachverein gehabt, der sie sozusagen getragen hat, und hatten die Vorstellung, in 4-5 Monaten ist Assad weg und dann können wir wieder nach Hause gehen. Also da war nicht die Idee, dass nach 3 Jahren immer noch sozusagen ja eigentlich da am Start ist. Und sie haben es dann, also es ist keine deutsche Politik, wie so unabhängig sind Amtsgerichte. Bei uns hat das Amtsgericht zu entscheiden in Deutschland, ob ein Verein eigene, also ob es das gibt es in Österreich gar nicht, ob man ein eingetragener Verein ist und damit Spendenquittung ausstellen kann, die dann der Spender bei der Steuer absetzen kann, was Spenden interessant macht, weil man sozusagen ein bisschen Geld indirekt zurückkriegt. Und es geht um den Status des eingetragenen Vereins, und nach deutschem Vereinsrecht kann man kein eingetragener Verein sein, aber sehr wohl ein Verein des bürgerlichen Rechts und so weiter, wenn man hauptsächlich politische Aktivitäten macht. Und über diesen sozusagen, und das ist da hängt sich irgendein Vollidiot in Leipzig auf. Im Zweifelsfall wird in Amtsgerichten Frankfurt am Main oder in Bonn hätte das überhaupt nicht sich da aufgehängt. Aber es ist natürlich ein immenses Problem jetzt für die Leute von Adopt the Revolution, die wirklich viel Privatspenden eingesammelt haben, weil sie eine der ganz wenigen Initiativen sind, die vom ersten Tag an eben also diese Local Coordination Committees und sehr, sehr viele Aktivitäten in Syrien unterstützt haben, was ich ausgesprochen positiv finde. Und eben beispielsweise das, nur um einmal den Lob für zu machen, dass die Bilder der Giftgasangriffe aus Ruta so schnell gesendet werden konnten, lag daran, dass Adopt the Revolution den einen Local Coordination Committee in Ruta Geld gegeben hat, damit die sich mehr Platz auf dem Satelliten, man muss ja über Satelliten kommunizieren, weil die syrische Armee das syrische Regime die meisten Kommunikationswege abgeschnitten hat, und 4 Tage vor diesem Giftgasangriff denen sozusagen mehr Speicherplatz auf dem Satelliten gemietet haben, sonst hätten die diese ganzen Bilder gar nicht so schnell übermitteln können. Also das nur so am Rande. Das ist, denke ich, keine große Verschwörung der deutschen Politik. Umgekehrt aber wäre das eine Kosovo-Initiative von Lea Roche 1994 gewesen, die dieses Problem gehabt hätte, hätte sie vermutlich relativ schnell so viel Öffentlichkeit mobilisieren können, dass man vermutlich ein bisschen Druck ausgeübt hätte, dass da in Leipzig man einen Weg gefunden hätte, um dieses Problem nun gütlich zu umgehen, weil für die Organisation ist das tödlich. Alle Spendenquittungen, die Adopt the Revolution in den letzten 3 Jahren ausgestellt hat, sind damit in Frage gestellt. Und das ist und das blockiert natürlich in einem Augenblick, wo die Arbeit nötig ist, blockiert das alles, weil es jetzt nur noch darum geht mit Rechtsanwälten und wie kommen wir aus dieser Zwickmühle raus, was wirklich Elend ist. Ne? Zu deiner zweiten Frage, die syrische Opposition gibt es nicht. Es gab verschiedene ganz interessante Reaktionen. Also die Israelis helfen ja sehr großzügig verletzten Kämpfern der Free Syrian Army oder anderen Verletzten aus Syrien, die über den Golan nach Israel kommen. Es gibt inzwischen ein Krankenhaus, das eigentlich fast nur noch darauf spezialisiert ist, auch mit vornehmlich israelisch-arabischen Staff, also Angestellten. Und das hat schon eine relativ große Wirkung überhaupt, also sozusagen, dass die Israelis das machen, dass auch die Israelis in Jordanien in Flüchtlingslagern geholfen haben. Ich kann da vielleicht mal eine kleine Anekdote erzählen. Auch in irakisch Kurdistan, wo ich ja ständig bin und arbeite, da sind relativ viele Syrer und mit einem bin ich relativ gut befreundet, der sozusagen, wie ganz viele, die ich kenne aus Syrien, eine sehr starke persönliche Wandlung in den letzten Jahren durchmacht hat. Also, und er erzählte mir, dass er 2006 während des Hezbollah-Krieges Vollunterstützer der Hezbollah gewesen ist und eigentlich eher so ein bisschen islamistisch und Geld gesammelt hat in Damaskus zur Unterstützung von der Hezbollah. Und sagte dann, das war dann das Dümmste, was er je in seinem Leben gemacht hat. Nicht nur, weil die Hezbollah jetzt sozusagen sie bekämpft, sondern sie hätten damals Tod Israel geschrien und jetzt würden die Israelis den syrischen den syrischen FSA-Kämpfern und so weiter helfen. Und sie werden ja, also dass die Israelis so viel besser sind als die Hezbollah, wäre etwas, was man sozusagen, wo er sich dafür schämt, 2006 die Hezbollah unterstützt zu haben. Also das nur mal als eine persönliche Erfahrung, der jetzt eben sagt, und das denke ich, ist, diese Stimmen sind es, die man hört, aber die ganz wenig Gehör verschaffen, der sagte, für mich, wir wollten immer die Leute weghaben und die Leute und was die syrische Revolution, ich paraphrasiere jetzt, deshalb benutze ich das Wort Revolution, die syrische Revolution hat für uns eins klar gemacht, wir wollen, dass die Menschen, die im Nahen Osten leben, in Zukunft alle zusammen friedlich leben und nicht mehr, dass irgendwelche deportiert werden oder ins Meer geschmissen und so weiter und so fort. Das hört man relativ häufig. Es hat immerhin, als Netanyahu, ich glaube im Februar war das, dieses Hospital in dem Golan besucht hat, eine sehr positive Reaktion des Syrian National Council gegeben, also einer der offiziellen Vertretungen der syrischen Opposition, die sich bei den Israelis bedankt haben. Unter der Hand gibt es eine sehr enge Kooperation von unter verschiedenen Einheiten der Free Syrian Army und den Israelis. Es gibt in Jordanien einen sozusagen Koordinationsstab, der Teile vor allen Dingen der Südfront, also südlich von Damaskus, ein wenig von koordiniert, in dem Saudi-Arabien aktiv ist, aber eben auch die Israelis. Und man weiß, dass auch in Quneitra etc. ist von Seiten der israelischen Armee nicht in großem Maße, aber Unterstützung gibt. Ich denke, das Wichtigste ist, wenn man überhaupt über Israel spricht und jetzt nicht über diese geopolitischen Fragen, dass die ganzen herrschenden Narrative einfach schlicht zusammengebrochen sind. Und was das für Auswirkungen hat, auch langfristig, kann man nicht unterschätzen. Also eben innerhalb des Nahen Ostens sind die Bilder aus Jarmuk, hier hat die sogenannte Palästina-Solidarität die Bilder aus Jarmuk schlicht verdrängt. Sie sind nie wirklich angekommen. Aber innerhalb sozusagen der ganz vieler arabischer Medien ist diese verhungernden Palästinenserkinder aus Jarmuk, die von Syrien, also die auf syrisches Konto gehen und nicht auf israelisches, relativ bedeutsam, weil ich meine, die Hezbollah, die für sich beansprucht, die Vorfront in der Achse des Widerstandes gegen Israel zu sein, ist aktiv daran beteiligt, in Jarmuk Palästinenser auszuhungern. Und die ganzen bekannten Erklärungsmuster fangen da ganz gewaltig an, nicht mehr zu funktionieren. Und wenn man mit Leuten, mit Syrern aus der Region spricht, die größtenteils vollgepumpt sind von jahrzehntelanger, widerlichster antisemitischer und anti-Israel-Propaganda, merkt man zumindest, dass diese ganzen alten Erklärungsmuster, die runtergerappelt worden sind, die funktionieren nicht mehr, die brechen, die hakeln und haken. Insgesamt ist es strategisch so, wenn man von der individuellen Ebene ausgeht, dass im Moment der sogenannte sunnitische Block, also Saudi-Arabien, die Golfstaaten, Ägypten etc., kein großes Interesse an einem wirklich nachhaltigen Konflikt mit Israel haben. Also der andere Block, Iran, Hezbollah, ist derjenige, der den Nahen Osten verändern will in seinem Sinne. Die Golfstaaten versuchen momentan den Status quo zu erhalten, weil sie eine wahnsinnige Angst haben, dass sie selbst von dieser ganzen Welle von Destabilisierung, Unruhen etc. erfasst werden, sodass einfach zwischen großen Teilen der syrischen Opposition und den Israelis im Moment auch eine zumindest kurzfristige Interessensgleichheit besteht. Das sind zwei, denke ich, Punkte. Ich versuche das möglichst vorsichtig zu formulieren, die zumindest, denke ich, zieht man jetzt die radikal-dschihadistischen Gruppen ab. Aus der syrischen Opposition keinen großen Feind, also die syrische Opposition ist zumindest von ihren Motivationen und Interessenslagen momentan weit weniger anti-israelisch als dieser sogenannte Axis des Widerstandes. Okay. So, gibt es Fragen von eurer Seite? Ja. Ich habe mal das Mikro um. Ich habe ein lautes Organ, also wenn ihr braucht, dann gern. Vielen Dank, ich habe sehr viel dazu gelernt. Ich habe nur eine Frage, was für mich immer eine Frage ist. Die Welt hätte längst reagieren können und es ist heutzutage bewiesen, dass Iran militärisch interveniert hat in Syrien. Die Al-Quds Forces sind dort sogar bewiesen, es war festgelegt, es sind auch Court-Proof-Beweise sozusagen. Und gemäß Artikel 39 des UN-Charter hätte die ganzen Länder hätten längst reagieren können, weil das ein Bruch des Friedens ist und könnten gegen Iran was anfangen, was unsere zusammen ganze Aktivitäten eben erfolglos war, dass wir versucht haben, so Iran zu kriegen. Und wo Sie gesagt haben, dass die Dschihadisten, die in Syrien halt rekrutiert werden, vielleicht ist es interessant zu wissen, dass es auch in Wien diese Rekrutierung stattfindet, von dem iranischen Imam Ali Moschee in der Mollahgasse werden dort Dschihadisten rekrutiert, um nach Syrien geschickt zu werden und dort auf Regimeseite, genau, für. Aber okay. Es wird bestimmt auch in Wien gegen mobilisiert von irgendwelchen anderen Hamas-Nahen oder was auch immer. Okay. Salafiten. Also deswegen, mein, ja. Iran hat die Hände frei in Wien. Ne? Das ist klar. Und andererseits denke ich mir, weil all das nicht geschieht, weil wir erfolglos waren über den Security Council, eine Art reinzubringen, dass die ganze europäischen Länder und vor allem die EU-Parlament und die Amerika auch vielleicht wollten nicht, dass in diesen Ländern eine demokratische Regierung her, weil das ist ganz, ganz schwierig, weil halt diese Regierungen werden auf eigene Interesse natürlich mehr drauf sein als für die westlichen Länder. Und jetzt, wo man die Resolution von European Parliament sieht, die geben richtig Iran als den Gendarme von Nahen Osten und die müssen halt da überall sich einmischen, was die Syrien-Konflikt oder was auch immer Konflikte dort zu lösen ist, dass Iran mit einbezogen wird. Ja. Und das frage ich mich, wozu? Ich hätte eine Frage zu Russland bzw. zur Rolle Russlands. Wie schätzt du die ein? Beziehungsweise es gab ja immer diese Situation, dass die USA kurz davor gewesen oder wie auch immer kurz davor gewesen wären zu intervenieren wegen den Giftgasangriffen. Und dann gab es ja diese Situation, dass Russland sozusagen da ein deutliches Veto eingelegt hat und das dann abgebrochen wurde. Geht es da wirklich um einen Hafen für Russland oder was ist das tatsächliche Interesse? Sonst noch Fragen? Ja, Fragen. Ich denke, das hängt. Als Obama an die Regierung kam. Schon die zweite Bush-Administration hat eigentlich ihren Konfrontationskurs mit Iran und Syrien nicht durchgehalten. Iran ist ein enorm wichtiges Land im Nahen Osten, an dem kommt man nicht vorbei. Und entweder man baut, wenn man geostrategisch sozusagen das bisherige Bündnis der USA fußt vor allen Dingen auf einem relativ wackeligen, einer wackeligen Allianz mit Saudi-Arabien, Ägypten, Israel und Türkei. Die Türkei unter Erdogan ist nicht mehr die Türkei unter seinen kemalistischen Vorgängern, und es gibt immer wieder diese Vorstellung, da man ja geostrategisch vermutlich mit einem Nationalstaat Iran, nicht mit der Islamischen Republik Iran, aber mit einer sozusagen nicht-islamischen Republik Iran, weitestgehende Interessenskonvergenzen im Nahen Osten hätte, könnte man ja einfach vielleicht doch mit dem Iran ins Geschäft kommen und sich dann von seinen alten Alliierten, die alles andere als zuverlässig und stabil sind, etwa Saudi-Arabien, ein bisschen distanzieren. Da nun Obama angetreten ist, vor allen Dingen mit dem außenpolitischen Programm »Ich bin nicht Bush«, und ich mache alles anders als Bush, und ich erziehe mich, und von der ganzen Idee, die ja völlig richtig gewesen ist, nur falsch, zum großen Teil falsch ausgeführt worden ist, unter der Bush-Administration so etwas wie den arabischen Frühling zu inkubieren in der Region mit dem Sturz von Saddam. Es ging ja damals nicht darum, Saddam Hussein zu stürzen. Die Idee war ja sozusagen, da eine Welle von Veränderungen in der Region sozusagen zu beginnen und aber sie zu begleiten, ein bisschen zu kontrollieren und sie nicht unkontrolliert explodieren zu lassen, weil die klügeren Leute nach 9/11 in den USA einfach begriffen hatten, dass früher oder später in diese ganze Region entweder explodiert, sich in Failed States verwandelt, Terror explodiert, aber eben diese alte Politik der Stabilisierung nicht mehr möglich ist, die sozusagen Leitidee der letzten 40 Jahre gewesen ist und in Europa ja immer noch der ganz große Fetisch ist. Wenn man um den Nahen Osten redet, muss man immer nur sagen Stabilität, und alle nicken mit dem Kopf, als könnten diese Figuren dann noch Stabilität überhaupt, also auf der oberflächlichen Ebene, garantieren. Ich denke, unter der Obama-Administration, die ist nicht einheitlich. Es gibt unterschiedliche Fraktionen auch, und Teile von etwa Clinton waren sehr viel stärker für ein stärkeres Engagement in Syrien schon 2012. Das ist ausgebremst worden von Obama selbst. Aber innerhalb der Obama-Administration gibt es eine sehr starke Strömung, die im Iran sozusagen den potenziellen neuen Partner im Nahen Osten sieht und ihn auch so behandelt. Warum auch 2009, als es diese Massendemonstrationen im Iran ging, man eigentlich die iranische Opposition hat hängen lassen und auf einen Fortbestand des Regimes gesetzt hat und eben die ganze Zeit ununterbrochen signalisiert hat, dass man mit dem Iran nicht über die Atomverhandlungen reden will, sondern dass man, wenn der Iran gewisse Zugeständnisse macht, im Iran einen neuen strategischen Partner im Nahen Osten sieht, was Obama vor drei, vier Wochen in einem Interview auch relativ klar gesagt hat. Der Iran handelt doch rational. Das ist sozusagen die Illusion, die man sich da in Washington hingibt. Es war nun völlig klar, vom ersten Tag an in Syrien geht es für den Iran um eine existenzielle Überlebensfrage. Syrien ist der Iran ist keine traditionelle Nahostmacht, das war er unter dem Schah auch nicht. Das ist der unter der Islamischen Revolution gewesen, dass der Iran angefangen hat, sich derartig über Israel und so weiter in die Region einzumischen, die Hisbollah aufgebaut hat. Der Sprungbrett dafür ist Syrien. Wenn man Syrien rauszieht, bricht sozusagen das, was die Islamische Republik Iran in den letzten 20 Jahren im Nahen Osten aufgebaut hat, weg, auseinander. Dann ist der Iran wieder sozusagen am Persischen Golf oder am Arabischen Golf zurück. Es ist also völlig klar vom ersten Tag an für alle gewesen, wenn man sich in Syrien namhaft gegen Assad engagiert, legt man sich ganz massiv mit dem Iran an. Will man das oder will man das nicht? Es gab auch in Europa, die Franzosen zum großen Teil, ein bisschen auch die Briten waren bereit, ähnlich wie in Libyen, aggressiver in der Unterstützung der syrischen Opposition sich zu engagieren. Während in Europa der ganz große Bremser war, waren die Deutschen, die wie üblich ein ziemlich sicherer Garant für jeden Diktator im Nahen Osten sind. Auch wenn sie das manchmal etwas lautstärker tun, wie das Gerhard Schröder für Saddam Hussein getan hat, oder wenn man es mal etwas dezenter tut, wie Guido Westerwelle für Gaddafi oder eben jetzt das deutsche Regime für Syrien, das eben die ganze Zeit genau auch auf den Iran setzt. Insofern war klar, da das in Syrien nicht wie in Libyen ein innenpolitischer Konflikt ist, wo man sich auf Seiten der Opposition engagieren kann und letztlich geostrategisch überhaupt nichts folgt, weil Gaddafi hatte keine Verbündeten außer ein paar Tuaregs, sondern sozusagen sich auf der einen Seite wirklich mit dem Iran anlegt. Und die Frage ist, lässt man den Konflikt mit dem Iran eskalieren auf das Risiko hin, dass kurzfristig sogar das zu einem größeren Konflikt wird, oder versucht man in irgendeiner Weise diplomatisch zu hoffen, dass irgendwie Assad gewinnt oder sich dieser Konflikt in Luft auflöst. Also in Deutschland habe ich den Eindruck, die Leute hoffen, dass der Deus ex machina kommt und dann das Syrien-Problem weg ist. Dass der Iran, über Völkerrecht, das ist auch mal so ein Problem, man sollte es nicht affirmieren, dass das, was der Iran macht, eine ganz klare Intervention in Syrien ist, mit Militärberatern, mit Kämpfern, dass aufgrund der iranischen Initiative die Hisbollah da kämpft, dass die Al-Haq-Milizen aus dem Irak da kämpfen, ist klar, das ist eine ganz klare Intervention, aber unsere linken Freunde sprechen von Interventionen ja immer nur, wenn der Westen sie tätigt. Also es ist ja kein, ne? Und da kommt man, ich denke, es ist nicht nur der Hafen für Russland. Syrien ist ein relativ traditioneller Verbündeter von Russland und es ist der letzte, sozusagen eines der letzten Länder, in dem ja so etwas wie russisches Imperium noch existiert, in einer auch strategisch extrem wichtigen Region. Also die No Blood for Oil Fuzzis von vor 11 Jahren würden heute ja nicht erzählen, dass inzwischen die ganzen Schürfungsrechte für das syrische Gas vor der Küste von Syriens an russische Firmen gegangen sind, im Pachtvertrag etc. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die Entwicklung im Nahen Osten immer nur aufgrund von Öl- und Gasvorkommen erklären. Aber ohne Syrien wäre sozusagen hätte Russland letztlich außerhalb seines Territoriums kaum noch irgendeine Leverage. Und spezifisch für Putin spielt sozusagen dieser durchaus imperiale Anspruch eine große Rolle. Und an irgendeinem Punkt wird das natürlich auch ein gewisser Selbstläufer. Also entscheidet man sich, ein Regime zu unterstützen, das derart brutal vorgeht und setzt sozusagen seine eigene Reputation da aufs Spiel, entwickeln sich natürlich gewisse Eigendynamiken, die so leicht auch nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und inzwischen hat Russland wirklich viel in Syrien zu verlieren. 2011 war das mehr, also der Ausmaß, in dem Russland heute in Syrien involviert ist. Und Syrien könnte, um es zu übertreiben, sowohl für Russland wie für den Iran, ihr Vietnam werden. Also und sie stehen genau vor dem Problem, dass man sozusagen sich nicht mehr zurückziehen kann, aber diesen Konflikt letztlich auch nicht mehr gewinnen kann. Also eine ganz, ganz ähnliche Situation, wie die USA in Vietnam hatte. Und das weiß natürlich, weil in einem asymmetrischen Krieg, und in diesem Fall führt das syrische Regime einen asymmetrischen Krieg gegen die Rebellen, muss die Rebellenseite nur überleben, das Regime muss gewinnen. Das ist sozusagen immer das Problem, also das ist die klassische Situation des Partisanen. Der Partisan muss nur überleben, der muss militärisch nicht gewinnen. Und vor dem Problem steht Syrien mit seinen Verbündeten, oder beziehungsweise inzwischen ist dieser Konflikt viel mehr ein iranisch-russischer als ein syrischer. Syrien alleine würde das militärisch nicht mehr durchhalten mit seinen Kapazitäten. Also es kann es nur noch aufgrund der massiven Unterstützung von außen. Und das Problem ist natürlich, die andere Seite, egal ob das nur die Saudis sind oder die Kataris, weiß, die Opposition oder die Rebellen müssen nur sozusagen überleben und gewisse Territorien halten und hin und wieder eine kleine Offensive machen, weil so lange hat das Regime nicht gewonnen. Und das ist langfristig natürlich eine Perspektive für diesen Konflikt, dass er sich noch Jahre hinziehen kann und immer größeres menschliches Leid hervorrufen, bis Syrien dann irgendwann final so etwas ist wie ein völliger Failed State mit einer völlig zerstörten Infrastruktur, was dann langfristig die sozusagen großen Interessen oder Gewinne der Russen da sein werden, mir auch etwas schleierhaft ist. dass die EU in irgendeiner Weise eingreift, trotz Russland oder trotz der russischen, also der russischen Haltung? Oder müssen wir quasi warten, bis Putin geschützt wird und dann. Also ich denke, von meiner inzwischen ja doch auch relativ langjährig sozusagen Beobachtung politischer Vorgänge, der Unwille in Syrien etwas zu tun, ist so ausgeprägt, wie selten ein Unwille je gewesen ist. Und natürlich, desto länger dieser Konflikt dauert, desto weniger Substanz ist am Ende da, um das Land zu transformieren oder etwas Neues aufzubauen, und desto tiefer wird man später in eine hochfraktionierte, ich meine, das Problem mit Syrien ist es auch nicht der Irak oder Libyen, wo man immer weiß, das Erdöl hat so die Tendenz, früher oder später stellen die Leute, auch wenn sie sich in Rackets organisieren, fest, dass wenn jeder ein Stück von der Pipeline kontrolliert, das Öl nicht fließt, also man sich irgendwie doch einigen muss, und Öl hat ja viele, viele, viele negative Effekte, aber eins hat es, dass es normalerweise immer relativ zentralisierend wirkt. Syrien ist ein bettelarmes Land, wo im Zweifelsfall Regionen zerfallen werden, irgendwelche Schwarzökonomien entstehen, inzwischen jede Art von nachhaltiger Intervention einen in Konflikte hineinzieht, die eben auch so konfessionell und religiös und so weiter überwölbt sind, dass der Wille dafür schlicht nicht da ist, und da man sich bis jetzt entschieden hat, dass ein Land, das letztlich an den Außengrenzen der EU liegt, strategisch für die EU nicht interessant ist, was auch ein Faszinosum ist, also weil man ist in 90 Kilometer Luftlinie von Zypern an die syrische Grenze, dieser Konflikt wird so behandelt, als finde er irgendwo in der Südsee statt. Also als hätte er nicht eine unmittelbare Auswirkung. Also von Dschihadisten angefangen, von sich radikalisierenden Europäern und Flüchtlingen, weiß der Teufel was, welche Stichworte man zusammen addieren kann. Aber ich denke, die Entscheidung, sich nicht in Syrien in irgendeiner Weise großartig zu engagieren, ist in Brüssel und Washington gefallen, und die wird. Und ich wüsste nicht, was noch passieren soll. Also nach Giftgasangriffen, Barrelbombs, Millionen von Flüchtlingen und so weiter und so fort. Also was kann jetzt noch geschehen, dass plötzlich dieser sogenannte Turning Point kommt? Aber vielleicht bin ich da inzwischen auch zu pessimistisch, oder? Ja, das wäre. Aber nach dem sieht es momentan leider auch nicht wirklich aus. Die Hoffnung stirbt immer zu. Ich sage ja, wenn man sich mit Syrern unterhält, irgendwie sind sie immer noch erstaunlich optimistisch. Ich habe momentan das Problem, diesen Optimismus noch zu transportieren, aber. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ja, aber. Genau. Und ich meine, ich sitze hier nicht für Adopt the Revolution und muss nicht deren Propaganda machen, aber was mich auch wirklich erstaunt hat, obwohl ich eigentlich diese Region seit über 20 Jahren relativ gut kenne, ist die wahnsinnige Kreativität, die in Syrien explodiert ist, an Selbstorganisationen, an Zeitungen, an Projekten, dass jetzt selbst in irgendwelchen Stadtvierteln, die seit 8 Monaten von der syrischen Armee eingekesselt sind, die Leute Sonnenkollektoren bauen und sich Gedanken machen, wie man im Vorgarten Gemüse anbaut und das kollektiv verteilt, und man die ersten Proposals kriegt, ob man ihnen jetzt sich das und das unterstützt, dass, wo es jetzt in Syrien nicht mehr funktioniert, in Istanbul die syrischen Kulturzentren aufmachen, wo das Konzept von Staatsbürgerschaft im neuen Syrien diskutiert wird. Also es wird kein Status quo ante geben. Das, was in Syrien sozusagen zum Vorschein gekommen ist, die Überlegungen über die zukünftige Gesellschaft und was wichtig ist, auch die ganzen Verfassungsentwürfe und so weiter, die verschwinden ja nicht. Die sind einfach nur alle verraten worden. Aber es heißt nicht, dass sozusagen für die Leute, die diesen Moment von Freiheit, den es ja in vielen Gebieten über Monate gab, der ist prägend für diese, wird prägend für diese Generation sein, egal ob sie sozusagen als. Und das Interessante eben ist ja auch, was ich bis jetzt mit vielen Leuten, die in den Flüchtlingslagern arbeiten, denn traditionell sind Flüchtlingslager eigentlich Orte, in denen ganz schnell Leute radikalisiert werden. Also wo eben die ganzen Taliban sind in Flüchtlingslagern entstanden. Die afghanischen Flüchtlingslager waren Rekrutierungsorte für die, für UCK und so weiter und so fort. Und interessant ist, wenn man auch gezielt Leute fragt, die lange in Flüchtlingslagern, syrischen Flüchtlingslagern arbeiten, dass eher sozusagen dieses Moment von 2011 weitergetragen wird. Also Leute sich organisieren und wieder das machen und eine Radiostation und eben nicht die, also nicht die radikalen Islamisten einen derartigen Zulauf haben, wie man ihn eigentlich aus der Situation erwartet. Und das sind, es gibt viele kleine Punkte, wo man sagen kann, man könnte die jetzt sozusagen sagen, ja, natürlich gibt es Hoffnung und so weiter und so fort, aber das sollte, selbst wenn es nicht so wäre, selbst wenn es nicht so wäre, gäbe es keinen Grund, ein gutes Wort für dieses Assad-Regime zu finden, außer dass das morgen weggehört. Also das, den Punkt finde ich nur wichtig, weil immer dieses, naja, vielleicht sind das ja alles gar nicht so die netten Demokraten. Also ja, natürlich, woher sollen in Syrien plötzlich die netten Demokraten herkommen nach 40 Jahren baathistischer Diktatur? Ne? Warum liest man nach den Wahlen in Ungarn nicht, dass die Ungarn ja eigentlich überhaupt nicht reif für die Demokratie sind, wo sie 70% also dieselben Wahlergebnisse in Ägypten, die noch wirklich nicht repräsentativ waren. In Ägypten hieß es ja, die sind ja alle überhaupt nicht reif für die Demokratie. Ich habe das bei Ungarn nicht gelesen. Mir persönlich ist Jobbik wesentlich unsympathischer als die Muslimbrüder. Also, obwohl ich wirklich von den Muslimbrüdern gar nichts halte. Das ist nur die Sichtweise. Darauf, wie man das immer auch gerne in ganz vielen Artikeln, wir wissen ja nicht, wer die syrische Opposition sind. Als würde das nach Barrelbombs und Giftgasangriffen wirklich noch ein Argument sein. Darum ging es mir nach. Mich würde interessieren, ob es irgendwelche Kontakte zwischen der PKK und anderen demokratischen, fortschrittlichen Verbänden in gibt, die irgendwie miteinander kooperieren oder ob die sich überhaupt nicht. Also da kommen wir auf ein Thema, das ich deshalb ausgeblendet habe, weil es eigentlich eine andere Abendveranstaltung wäre. Deshalb habe ich jetzt sozusagen die Kurden so gut wie gar nicht erwähnt. Also würdest du das, die Kassiererin von Wadi in Sulaymaniyah, die syrische Kurdin aus Kamisch, die PKK-Hasserin ist, fragen, würde sie sagen, nein, die PKK kollaboriert mit dem Assad-Regime. Würdest du die PYD fragen, würde sie sagen, natürlich sind wir Teil der demokratischen Opposition in Syrien. Das, was sozusagen die Rolle, die die PKK oder die PYD als der lokale Ableger in Syrien spielt, ist höchst ambivalent. Weil einerseits natürlich klar ist, und wer die Geschichte der PKK kennt und momentan die sozusagen regionalen, auch die regionalen Anbindungen der verschiedenen Akteure, gehört die PKK, was immer man von ihr halten mag, traditionell weit eher in das iranisch, also auf die iranische Seite als auf die andere. Und die PKK hat immer extrem gute Verhältnisse zum Iran gehabt, auch wenn sie inzwischen durch noch bekämpft hat. Und sehr gute Verhältnisse zu dem Assad-Regime gehabt, auch wenn Öcalan von dem ausgeliefert worden ist. Es gibt innerhalb der syrisch-kurdischen Bewegung, die sozusagen aus den relativ wesentlich schwächeren syrisch-kurdischen Parteien stammt als die PKK, weil die PKK einfach auf Geld und als Kämpfer und so weiter rekurrieren konnte, die die syrisch-kurdischen Parteien nicht hatten. Ein wesentlich stärkeres Zugehörigkeitsgefühl zu dem, was sie syrische Revolution nennen, als bei der PYD. Die PYD hat eher die Tendenz, sozusagen zu sagen, wir halten uns aus den Konflikten raus und versuchen hier mit unseren drei Kantonen das Maximum an Profit und Autonomie zu holen und haben sich jetzt angelegt, vor allen Dingen mit ISIL, wo es wirklich heftige Kämpfe auf täglicher Basis gibt. Ne? Offiziell erklärt die PYD, dass sie sich als Teil eines zukünftigen, wie auch immer, föderalen Syrien etc. empfindet. Insgesamt aber, also on the ground, sind die Kontakte zwischen den PYD-Leuten und der restlichen syrischen Opposition eher schwach. Und wo sie jetzt stärker werden, ist es eher ein Zweckbündnis im Kampf gegen die Islamisten. Und die Haltung gegenüber dem Assad-Regime der PYD ist immer noch hoch. Also ist immer noch hoch ambivalent. Also gerade vor 3 Tagen haben Kamischli das halb unter Verwaltung der PKK, halb noch unter Verwaltung von Assad steht. Also der Flughafen ist noch in Händen des Assad-Regimes. Der Geheimdienst operiert noch, die Militärs in den Kasernen und regelmäßig finden Pro-Assad-Demonstrationen statt, die ganz offensichtlich von den PKK oder PYD Sicherheitsdiensten geduldet werden. Es ist also eine äußerst fließende Situation, weil ich möchte, und wie gesagt, ich kann nur sagen, die syrischen Kurden, die ich kenne, die PKK nicht mögen, betrachten die PKK eher oder haben die PKK lange Zeit eher als potenziellen Alliierten Assads betrachtet als Teil der syrischen Revolution. Um es ganz diplomatisch auszudrücken. Weil immerhin kämpfen sie ja, also haben im März 400 Al-Qaida-Leute in die Ecke gebracht und das sind gut trainierte Kämpfer, zum Teil auch mit Frauenbrigaden. Und ich meine, sozusagen, ich selber bin kein großer Freund der PKK, aber so eine PKK-Frauenbrigade, die so eine Al-Qaida-Einheit einheizt, ist einfach schon was, wo man nicht lange sich überlegen muss, auf welcher Seite die eigenen Sympathien liegen. Ne? So, wie viele Fragen gibt es denn noch? Weil wir sollten um 3 Viertel vor verlassen. Ja, keine richtige Frage, aber so eine Anmerkung. Was du erzählt hast von der Ärztin, mit der du geskypt hast in Syrien, und die sagt, ich habe in der freien Wahl teilgenommen. Finde ich eine faszinierende Realitätsschnittstelle, weil es ja auch so schlaglich wirkt darauf, wie eigentlich die westliche linke Sicht auf die dritte Welt oder auf die nicht westliche Welt eigentlich einzuschätzen ist. Und da gab es ja früher immer die traditionelle linke, marxistische, materialistische, bis dann hin zum antiimperialistischen Diskurs war ja immer zu sagen, wenn irgendjemand mit Menschenrechten kam, mit den sogenannten formalen Freiheiten, das ist doch alles ganz nebensächlich, es geht um die materiellen Freiheiten, und wenn Leute nichts zu essen haben oder kein Dach über dem Kopf oder sonstige, sonstig materiell reserviert werden, dann haben sie für all das ganz übrig, müssen erstmal materiell versorgt werden, und aus der Sicht hätte man ja erwartet, dass jemand vorne sagt, was, wir haben jetzt freie Wahlen, was wollt ihr denn mit Freiheiten, wir brauchen erstmal humanitäre Hilfe und so, das ist ein interessanter Widerspruch zu diesem. Ja, aber man mag viel über die ganze auch Fehlentwicklung im Nordafrika und Nahen Osten in den letzten 3 Jahren sagen. Ursprünglich ist diese sogenannte arabische Frühling eine politische, wenn man sie als Revolution bezeichnet, politische Revolution. Also im ganzen Sinne von Hannah Arendt. Und die Forderung, ob in Bahrain oder in Tunesien oder in Libyen oder in Syrien, waren alles politische Forderungen. Und interessanterweise ist das reflektiert worden. Also ganz häufig, ich bin damals ja auch, als ich hier vor 3 Jahren vor euch geredet habe, ich bin ja durch halb Nordafrika damals gefahren, und ganz häufig, wenn man mit Demonstranten gesprochen hat, sagt immer, könnt ihr bitte in Europa sagen, uns geht es hier um Freiheit und Würde und nicht um Brot. Und das ist die Schicht sozusagen, die im Moment interessanterweise eine der wichtigen Träger in der Region ist. Ich bin nicht eingeladen worden, um sozusagen 3 Jahre später auf den arabischen Frühling zu reflektieren, aber wenn man die Entwicklung dort betrachtet und etwa mit Ungarn vergleicht, ist, denke ich, das Interessante, dass so etwas wie eine Mittelschicht, ich kann die nicht als Bourgeoisie bezeichnen, weil das einfach aus den ökonomischen Strukturen es nicht hergibt, also als eine Mittelschicht, für die diese Ärztin steht, die sind momentan haben die Schnauze von großem Führertum, großen Ideologien, großen, ich weiß nicht was, total voll und reden alle davon, dass sie sozusagen in einem normalen Land leben wollen. In Ländern, wo diese Normalität nicht existiert hat, weil sie hochideologisiert gewesen ist. Und dass ein Großteil gerade dieser extrem jüngeren Bevölkerung, die ist mit 45 für Syrien ja sozusagen schon überhaupt nicht mehr repräsentativ für die Mehrheit der Bevölkerung, dass außer denjenigen, die sich jetzt von der extrem SA-Variante des Dschihadismus angezogen fühlen, große Teile sich überhaupt nicht auf, also sozusagen wirklich diese ganz klassischen Forderungen des arabischen Frühlings bis heute aufrechterhalten und eben auch sich nicht in eine neue Ideologisierung durch etwa die Muslimbrüder heranziehen lassen, ist, denke ich, etwas, was man hier ganz stark übersieht, wie stark politisch das ist. Und Syrien eben auch eine Ausnahme im Moment bildet durch den Bürgerkrieg, dass das Bündnis zwischen Islamisten und nicht-religiösen Kräften noch nicht auseinandergebrochen ist, sondern innerhalb sozusagen der Rebellenfraktion man auf die moderaten Islamisten, also dort dieses ganze Spektrum Muslimbrüder etc., sondern das innerhalb der Rebellenfront hält, weil die einfach auch kämpfen, während in all den anderen Ländern, wo die Regierung gestürzt worden ist, ganz schnell dieses alte Bündnis, das ja auch in Ägypten etc. gegangen ist, auseinandergebrochen ist und die Gesellschaften heute, was all die großen Nahostexperten überhaupt nicht, also die gesagt haben, das sind islamische Revolutionen etc., eine Polarisierung in diesen Gesellschaften herrscht, etwa in Tunesien oder Ägypten, die vorher undenkbar gewesen ist. Und ganz klar, sozusagen alle Islamisten als, ich benutze jetzt mal das Wort, konterrevolutionäre Kräfte wahrgenommen werden. Ne? Also, und man eigentlich eben durchaus sagen kann, ganz vieles kann man, was da geschieht, nicht materiell, aber auf einer politischen Ebene in Begrifflichkeiten von 1848 erklären. Und eben das Interessante ist, dass ganz viele Akteure immer wieder auf den Punkt kommen. Das geht uns hier jetzt nicht unbedingt. Ganz viele Syrer, die immer sagen, von uns aus, wenn wir Assad weghaben und Freiheit, sind wir bereit, in den nächsten 10 Jahren auch auf ganz vieles zu verzichten. Das ist das, was wir wollen. Und das ist natürlich für hiesige, nicht nur Linke, etwas Unerträgliches, weil es etwas zurückspiegelt nach Europa, was hier in Vergessenheit geraten ist. Ja, ich halte die Zeit für quasi. Ich will jetzt da noch einen zweiten Gedanken kurz anbringen, damit es beschäftigt hat. Das ist etwas gut zu dem, was du erzählt hast, auch, dass die Syrer, mit denen du da in Kontakt bist, dass die sagen, wir wollen eigentlich ethnische Spaltung und religiöse Spaltung überwinden, wir wollen alle Syrer sein. Das ja. Dieser Wunsch nach einer syrischen nationalen Identität, muss man das ja nennen. Citizenship, nein. Darf ich? Ja, ich sage nur, der Begriff, der immer benutzt wird, ist Citizenship. In allen Implikationen, also auch der Rechtsgleichheit. Ja, ich nenne es trotzdem eine nationale Identität, ohne das zu merken. Und was mich so beschäftigt, das ist ja auch dasselbe, wofür ein Golden Sansal in Algerien steht, eigentlich mit seiner Vorstellung von einem Algerien, das eben nicht ethnisch und religiös gespalten wäre, sondern eben national geeint in einer, in einem, wir haben da ja wirklich einen nicht statistischen Begriff von Nation. Und das ist, glaube ich, etwas davon zu tun hat, warum die in Europa sowas von der Masse überhaupt keine Ansprechpartner weder auf der Linken noch auf der Rechten haben. Ja. Und wenn man etwas hört, immer von Leuten, die ich irgendjemanden mal treffe, dass es eigentlich immer Missverständnisse mit Linken in Europa gibt, weil wenn die den Europäischen Konvention erzählen, dann sagen sie Linken immer, die für mich ist Nation, davon will ich gar nichts wissen, für die Linken ist einfach Nation faschistisch. Und die neuen rechten Bewegungen in Europa, die jetzt wieder eine Rückkehr zu den Werten der Nation fordern, die haben eben dann wirklich einen faschistischen Begriff von Nation. Und insofern haben die ihre Vorstellung von nationaler Befreiung, was man auch so nennen kann, das ist wirklich eine nicht-faschistische Vorstellung von nationaler Befreiung, das ist kein Ansprechpartner in Europa. Ja, das würde ich. Warum ja auch die Nationalfahnen so eine große Rolle spielen? Also etwa in Libyen die alte libysche Fahne gegen diese panarabisch, panislamische, grüne Fahne etc. Aber das ist wirklich ein ganz anderes Thema. Ich habe da vor einer Woche in Berlin genau zu den Themen geredet, warum eigentlich das, also was, warum es zum ersten Mal in der ganzen Region überhaupt ein Verständnis von politischen Begriffen gibt. Und vorher war es alles sozusagen ideologisch überfärbt. Das ist die Tragödie, dass das über so etwas wie den syrischen Bürgerkrieg immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird. Und eine historische Chance, die sich da geboten hat, eben von Akteuren wie Russland, Iran, Saudi-Arabien etc. pp. Einfach nicht kaputt gemacht wird, aber auch nicht genutzt werden kann. Das mache ich mal als Schlusswort, ne? Weil wir haben noch eine Minute. Was ich noch sagen würde, wenn... eine Sekunde. Vielleicht könnten wir vorne an den Ausgang noch einen kleinen Becher stellen und wer Lust hat, für diese Kampagne noch einen kleinen Ovulus zu entrichten, da vorne ist, könnte die da... Wäre das möglich von den Organisatoren? Habt ihr eine kleine Kasse oder einen Hut oder irgendwas? Ja, hm? Ja, das war... Gut. Okay, also nur wenn jetzt alle gehen, dass da vorne jemand steht und wer Lust hat, hier sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, kann dann. Ne? Gut, dann dir bleibt der letzte Schlusswort. Ich habe das von dem German Freund geredet. Glaubst du nicht, dass er kommt, angesichts dessen, dass sich der Konflikt eigentlich schon auch ausgebreitet hat? Also über die syrischen Grenzen hinweg? Ach, du sprichst jetzt auch noch was an, was ich extra nicht erwähnt habe, weil wir sonst... Also du meinst Irak, Libanon, Jemen etc., ja. Und also ich meine vor allem auch, es ist auch irgendwie schon auf die Europäer tendiert, vor allem wenn, wenn europäische Staatsbürgerinnen oder eher Staatsbürger nach Syrien kämpfen gehen und wieder zurückkommen. Und natürlich auch, was ich vorhin gemeint habe, ist, dass sie im Irak die ISIL schon also eine gewisse ganz sicher eingenommen hat und das schon auch eine Destabilisierung darstellt, das Irak oder eine, die selbst so noch nicht da war und das nicht doch auch die USA zu bewegen könnte, zu intervenieren. Vielleicht ist das auch zu naiv, aber stellen Sie es trotzdem. Ich sitze seit Jahren und denke, jetzt müsste, also jetzt, das ist der Turning Point und offensichtlich ist man immer wieder in der Lage. Es ist ein klassisches Beispiel, ich weiß nicht, genau, als Schlusswort, ich weiß nicht, ob wir von Barbara Tuchman das tolle Buch Die Torheit der Regierenden kennen, also wo verschiedene historische Beispiele von einfach vom Vietnamkrieg und den Verlust der britischen Kolonien, der amerikanischen Kolonien für England, also wirklich die Blindheit und Dummheit von Regierenden. Syrien ist ein weiteres Kapitel. Barbara Tuchman könnte die Syrien, die ganze Reaktion auf den arabischen, sogenannten arabischen Frühling könnte man als ein Kapitel führen. Die Vorstellung, dass da clever überlegt und rational gehandelt wird, ist ja schon falsch. Also alleine von Europäern will man gar nicht mehr reden. Die US-Administration hat in den letzten 4 Jahren keine einzige proaktive Aktion im ganzen Nahen Osten gemacht, sondern sie reagiert. Sie reagiert auf Entwicklungen und zum Teil wirklich im 72-Stunden-Rhythmus. Das denke ich, ist das Problem. Also es ist der, jetzt muss ich ein Wort im Mund nehmen, was ich hasse, aber es ist der völlige Unwille, als Führungsmacht aufzutauchen, die sie objektiv immer noch ist, die natürlich ein Vakuum entstehen lässt, weil sämtliche Akteure immer noch darauf gepolt sind, positiv wie negativ. Nur, dass die nicht... Das Ausbleiben von Aktionen wiederum zu Reaktionen führen, in denen letztlich aber außer momentan in dem letztlich eine Situation steht, in der fast alle die Getriebenen sind, weil auch der Iran kann mit der Entwicklung in Syrien nicht wirklich besonders glücklich sein. Ne? Und das sind historisch immer mehr oder weniger die gefährlichsten Situationen, in der niemand so platt sich das jetzt anhört, in der niemand mehr etwas tun will, aber eine eine enorme Dynamik sich vor Ort entwickelt, die eben dazu führt, dass im Nahen Osten Leute auf der einen Seite Citizenship fordern, aber Konfessionalisierung eben eine immer größere Rolle spielt im Irak, im Libanon, im Jemen und diese sunnitisch-schiitische Spaltung inzwischen eine Realität angenommen hat, dass im allerschlimmsten Fall eine Art von 30-jähriger Konfessionskrieg bevorsteht, an dessen Ende diese ganze Region ein einziger, nicht Failed State, sondern Failed Region ist. Das ist der sozusagen, das ist das Worst Case, das aber durchaus eintreten kann. Und ab einem gewissen Punkt, die USA, also nicht Europa, die USA sind auch entscheidend, ich meine, im Moment mit diesem Personal nicht mehr glaubhaft. Also wer fürchtet sich denn noch von den USA? Also ich meine, ein Abbas fängt an, auf der Nase von Kerry rumzutanzen und irgendwelche Verträge abzuschließen und zu sagen, wir erpressen jetzt die USA mal ein bisschen. Also als Palästinenserpräsident, das ist das Verhältnis und Kerry reagiert. Also das ist einfach die neue Situation, dass die Vorstellung, welche Rolle die Hegemonialmacht USA spielt etc. oder gespielt hat, unter Obama sich mehr oder weniger in ihr Gegenteil verwendet hat und überall jetzt Leute beginnen, sich auf eine postamerikanische Weltunordnung einzurichten. Und das, denke ich, ist ein großes Problem. Und ich weiß, warum ich vor 11, 12 Jahren ein großer Freund einer verstärkten amerikanischen Präsenz im Nahen Osten gewesen bin. Ich kann immer nur Leuten sagen, in 3 Jahren sind in Syrien mehr Leute umgekommen als im Irak zwischen 2003 und 2014. So viel dazu. Aber jetzt müssen wir wirklich Schluss. Ganz herzlichen Dank. Ich will noch kurz mal erwähnen, dass falls nicht für Lux, also es ist vorhin eine Newsletter-Liste gegangen, wo man sich eintragen konnte. Wenn jemand eine Newsletter erfahren hat, kann das auch hier nochmal tun, sich einzutragen. Ja, und sonst sind wir auf Facebook, da gibt es ja unsere Veranstaltungen mit, die ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt. Danke Thomas und danke fürs Zuhören. Jetzt wird geraucht.